Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu dem dritten und letzten Tag unserer Arbeitstagung und Ihnen Frau Regina Becker-Schmidt vorstellen. Die meisten von Ihnen, denke ich, von den Gesichtern her zu urteilen, ohnehin kennen. Mit Frau Becker-Schmidt haben wir, wenn ich das eingangs sagen darf, eine Referentin, die lange Jahre Assistentin von Adorno war und lange Jahre Mitarbeiterin am Institut für Sozialforschung, bevor sie 1974 dann Professorin am Psychologischen Institut der Universität Hannover geworden ist und sich dort mit Gender Studies beschäftigt hat, vornehmlich, dadurch ist sie, glaube ich, am meisten bekannt geworden, aber auch mit anderen Forschungsgebieten, Technikentwicklung und Sozialisationsforschung, politische Psychologie nicht zu vergessen. Und sie hat natürlich in Hannover ganz wesentlich für die, wenn ich das so sagen darf, Verbreitung der kritischen Theorie gesorgt und dort auch das Programm einer psychoanalytisch orientierten Sozialpsychologie wesentlich vertreten, das hier in Frankfurt ja auch immer reich besetzt war. Sie hat viele Gastprofessuren im Ausland bestritten, mehrere DFG-Projekte in Hannover geleitet im Themenbereich Frauenforschung. Sie ist Mitglied der Niedersächsischen Kommission zur Förderung von Frauenforschung und zur Förderung von Frauen in Forschung und Lehre. Gab es. Und zur Förderung der Frauenforschung in Naturwissenschaft, Technik und Medizin. Und von den öffentlichen Veröffentlichungen möchte ich erwähnen, Trennung, Verknüpfung, Vermittlung zum feministischen Umgang mit Dichotomien, Technik, Soziologie, dann das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der Sozialwissenschaften, Homomorphismus, autopoetische Systeme und gesellschaftliche Rationalisierung in einem von Frau Ollenbach und Frau Siegel herausgegebenen Sammelband. Und vielleicht, ich suche gerade nach der jüngsten Veröffentlichung. Das war, glaube ich, die erstgenannte. Das ist erschienen wann, wo? 2001. Gut. Frau Becker-Schmidt spricht aus der Sicht der Genderforschung, aber natürlich als Soziologin und Psychologin. Und Philosophin. Und Philosophin. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz eines Sonntagsmorgens hierher gefunden haben und trotz der vielen Aktivitäten zu Adorno sich hier aufgemacht haben. Ich würde vorschlagen, dass wir folgendermaßen vorgehen. Es ist sehr kompakt und dicht, was ich formuliert habe. Und deswegen würde ich gerne in Blöcken das machen. 20 Minuten, Schluss, und dann können wir diskutieren. Dann können Sie sagen, es reicht. Ne? Oder sagen, das interessiert uns noch, dann machen wir, wollen wir weitermachen. Ich sage mal die drei Themenschwerpunkte, die ich zur Diskussion stellen möchte. Auf den ersten Blick scheint es ja so, als sei das Werk Adornos für eine feministische Theorie und Epistemologie, also würde die gerade wenig hergeben. Frauen kommen in seinen Texten zwar vor, aber er gesteht ihnen weder Individualität zu, noch haben sie Teil an Geschichte. Und als Männer, als Opfer männlicher Unterdrückung werden sie von ihm so behandelt, als hätten sie sich aus dem Naturzustand überhaupt noch nicht herausentwickeln können. Das ist sehr merkwürdig, weil Adorno ja wirklich einige intelligente Frauen um sich hatte, darunter war auch ich. Adorno übersieht keineswegs die Konflikte zwischen den Geschlechtern, aber in seiner scharfsinnigen Herrschaftsanalyse bleibt das Geschlechterverhältnis als gesellschaftlicher Gewaltzusammenhang unbestimmt. Ausschlaggebend für ihn, also für gesellschaftliche Antagonismen, waren für ihn Klassengegensätze und die Frage, wie haben sich die im Zuge der Industrialisierung und der kapitalistischen Entwicklung, wie haben die sich transformiert? Und da spielte die Geschlechterdimension kaum eine Rolle. Und auch wenn wir da nachgucken, was eigentlich in den letzten Jahren in der feministischen Theorie so relevant geworden ist, nämlich die Frage, ob wir überhaupt in der Wissensgenese davon ausgehen können, dass das Subjekt der Wissensgenese geschlechtsneutral sei, oder ob wir nicht davon ausgehen müssen, dass Wissensgenese von einem Subjekt hervorgebracht wird, das geschlechtlich markiert ist, also männlich, weiblich. Auch das findet sich bei Adorno nicht. Wir haben zwar eine scharfe Ideologiekritik bei Adorno, aber Androzentrismen als Verzerrung von Wissen kommen bei ihm nicht vor. Und ich denke, die Punkte, die Kritikpunkte an Adorno aus der Sicht der Frauen- und Geschlechterforschung, die ließen sich fortsetzen. Doch das dabei zu belassen, wäre wirklich unproduktiv. Greift feministische Kritik an Adorno zu kurz, das heißt, bleibt es bei dem beliebten Androzentrismusvorwurf stehen, dann ist nicht nur die Chance verspielt, in der Auseinandersetzung mit den Widersprüchen in Adornos Behandlung von Geschlechterfragen auf Aporien zu stoßen, die in der Sache selbst liegen und die auch in der feministischen Theorie noch nicht gelöst sind. Also es geht eher darum, nach den Anregungen zu gucken und nach den Dimensionen, die man aufnehmen kann und weiterentwickeln kann und nicht einfach nur nach den Leerstellen zu gucken. Ich glaube, das bringt nichts. Und ich habe drei Themenkomplexe, haben mich beschäftigt in den letzten nahe 10 Jahren in der Auseinandersetzung mit Adorno. Das erste, was mich sehr irritiert hat, war sein Konzept von Weiblichkeit. Adorno will die vorgebliche Natur des weiblichen Geschlechts als Resultat männlich dominierter Geschichtsprozesse dechiffrieren und er gewährt in diesen Geschichtsprozessen Frauen in keiner Weise auch nur die geringste Besonderung. Das Denaturalisierte aber, das heißt die durch Gewalt pervertierte Weiblichkeit, wird durch die Eindimensionalität seiner Argumentation zur zweiten Natur, die aber dann identitätslogisch gedacht wird. Also etwas, was eigentlich völlig gegen den Denkduktus von Adorno ist, der eigentlich bei Identitätslogik das Skandalon bei ihm, an dem er seine Erkenntnistheorie festgemacht hat. Wenn wir uns aber seine Weiblichkeitskonzepte angucken und auch selbst sagen, er geht nicht auf erste Natur ein, sondern das ist bei ihm zweite Natur, werden wir sehen, dass da trotzdem identitätslogische Konzepte hinterstecken. Und meine Frage ist gewesen, warum ist das so? Denn wenn man sich die Texte von Adorno anguckt, dann ist es ganz klar, dass es ihm überhaupt nicht darum ging, Frauendiskriminierung nach traditionellen, virilen Mustern fortzusetzen. Adorno intendiert genau das Gegenteil, nämlich Einspruch gegen anhaltende patriarchale Herrschaft zu erheben. Und so war nach dem Motiv zu suchen, aus dem heraus Adorno Frauen in die Affinität von Natur rückt. In einem seiner Aphorismen aus dem Minima Moralia bezieht Adorno sich auf das Freudsche Theorem von der kastrierten Frau. Das führte zur Überlegung, ob nicht das von ihm beschworene Bild der verstümmelten Weiblichkeit in einem anderen Zusammenhang zu sehen ist, als in einem vorgegebenen Kontext der androzentristischen Psychoanalyse. Und dieser Spur bin ich gefolgt und mich hat dann beschäftigt, dass in der negativen Dialektik körperliches Leiden eine große Rolle spielt, und zwar körperliches Leiden, das Somatische, das Physische, als Medium der Erkenntnis und sensuelle Lust als Glücksversprechen bei ihm als für Erkenntnis eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und unter diesem Aspekt habe ich noch einmal mir überlegt, ob seine Sicht des weiblichen Geschlechts, die er als Wunde verstanden wissen will, als Ankerpunkt für seine Weigerung zu interpretieren ist, Erkenntnis- und gesellschaftstheoretisch den Schmerz zu übergehen, welcher der Kreatur angetan wird und zu ihr, solange wir noch im Stadium der Vorgeschichte, um in Adornos Worten zu sprechen, leben, gehört die Menschheit auch zur Kreatur, die noch in einer Gattungsgeschichte befangen ist, die sich aus dem Bann der Naturbeherrschung nicht gelöst hat. Der Körper als Bezugspunkt von sinnlicher Erfahrung im Schmerz und in der Lust ist für Adorno potenziell Promotor eines Bewusstwerdungsprozesses, der gegen Leiden opponiert. Und diese Spur wurde für mich relevant in meiner Auseinandersetzung mit postmodernen Positionen, einmal Haraway, die versucht, Körperlichkeit in einer Materialität aufzulösen, die sehr stark sprachtheoretisch begründet ist, und vor allen Dingen aber mit dem Körperdiskurs von Judith Butler, die davon ausgeht, dass Körperlichkeit in seiner Materialität ganz aufgelöst werden muss, um nicht immer wieder Toren zu öffnen für neue Formen von Naturalisierung und gerade des Weiblichen oder des Systems der Zweigeschlechtlichkeit. Diese beiden Positionen werde ich im ersten Block gegeneinander stellen. Also was fehlt bei Adorno und was bringt er ein, was bei Butler fehlt? Und was haben beide Defizite für oder beides, wo man anknüpfen kann, für Konsequenzen für eine feministische Erkenntnistheorie? Der Text ist nicht, der ist dicht, ich warne. Einen zweiten Punkt, mit dem ich mich lange beschäftigt habe, den werde ich hier nicht ausführen, weil da würde ich sehr viel empirisches Material ausbreiten müssen. Das war die Frage, wie es kann doch wohl nicht sein, wenn man einfach seiner Wahrnehmung traut, dass wir Frauen alle unterdrückte Wesen sind, die sich nicht individuieren und so weiter und so fort. Und wenn Adorno irgendwo die Zuschnürung der Gesellschaft, die Unterwerfung der Subjekte unter gesellschaftliche Hegemonie an einem Punkt festgemacht hat, dann an den Frauen. Wir werden sehen, warum. Aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Also von der subjekttheoretischen Seite kann ich das einfach nicht akzeptieren. Und das war eigentlich der Anstoß für die empirischen Forschung, die empirischen Untersuchungen, die ich gemacht habe, mit anderen zusammen, nicht ich, sondern im Team. Und da zeigte sich eben etwas sehr früh, schon in den 80er Jahren, ließ sich das in empirischen Projekten zeigen, was sich dann in vielen, vielen Frauenforschungsprojekten immer wieder bestätigt hat, nämlich dass der, wie Prokop das mal genannt hat, der weibliche Lebenszusammenhang unendlich viel widersprüchlicher ist und komplexer, als dass er sich einer Eindimensionalität fügen würde. Darauf komme ich am Schluss nochmal zurück, warum das so ist. Und in diesen Widersprüchen, mit denen Frauen sich auseinanderzusetzen haben, anders als Männer und auch mit weniger Fluchtmöglichkeiten, der führt dazu, dass Frauen in anderer Weise konturierte Erfahrungen machen, die auch in denen ein Veränderungspotenzial steckt, auch wenn es sich hinter dem Rücken, ihrem Rücken herstellt und Frauen gar nicht wissen, was sie eigentlich an gesellschaftlichen Neuerungen machen. Es ist aber ein Potenzial, mit dem wir zu rechnen. Aber darauf werde ich nur ganz am Rande hier und da mal eingehen. Das wäre eigentlich ein Punkt für sich gewesen. Aber da ich dazu so viel geschrieben habe, habe ich gedacht, was soll ich hier vortragen, was ich schon publiziert habe. Ich mache lieber etwas, was ich hier tentativ diskutieren kann, was ich mich noch nicht vorgestellt habe. Dann habe ich auch was davon. Und zum Dritten, es lohnt sich für eine feministische Sozialwissenschaft, die über Analysen der Mikro- und Meso-Ebene hinaus auch an makrosoziologischen Problemstellungen interessiert ist, sich an Adornos Gesellschaftstheorie abzuarbeiten. Und auch hier kann es wieder nicht in erster Linie darum gehen, die Leerstellen ausfindig zu machen. Also der Adorno hat sich nicht um die Frauen gekümmert, er hat sich nicht ums Geschlechterverhältnis gekümmert und so weiter und so fort. Sondern es geht eher darum, zu gucken, was wir ausgespart haben in der Frauenforschung. Und wo es da Ansätze gibt, doch anzuknüpfen an Adornos Vorstellung von der Gesellschaft als einer Konfiguration verschiedener Elemente, die in sich notwendigerweise unter Herrschaftsverhältnissen keinen stimmigen Zusammenhang stiften können. Und Adorno versucht, diese Konstellation nach einem uralten Muster der Soziologie anzugehen. Also seitdem es Soziologie gibt, gibt es die Frage, was ist Gesellschaft? Und seit es die Frage gibt, gibt es Gesellschaft, gibt es die Frage, was ist Vergesellschaftung? Uralt, von Simmel an, als dem ersten Begründer der Soziologie als Disziplin, ist das die Kernfragestellung. Adorno folgt dieser Frage auch. Was ist Relationalität in einer Gesellschaft? Heath aber ist eigentlich mit Marx der Erste, der wirklich nach den Formbestimmungen, nach den historisch-gesellschaftlichen Formbestimmungen dieser Relationalität fragt. Das war erstmal für mich ein Anstoß, dasselbe zu tun, zu fragen, was sind eigentlich die Relationen, also die Verhältnisbestimmungen, gleich, ungleich, komplementär oder was, für die Art und Weise, wie Geschlechter zueinander in Beziehung gesetzt werden. Da war das Modell, wie werden gesellschaftliche Sphären zueinander ins Verhältnis gesetzt, und die Frage habe ich übernommen und habe gefragt, wie werden eigentlich Geschlechter in den verschiedenen, in dieser Konfiguration Geschlechterverhältnis, das ja ein Ensemble sehr unterschiedlicher Geschlechterarrangements ist, wie sieht das aus? Und irgendwann kam ich darauf, und da wäre ich aber auf einer Meso-Ebene stecken geblieben, denn ich hätte ja dann einzelne Institutionen angeguckt, aber nicht, wie das Geschlechterverhältnis als Ganzes in die Gesellschaft eingebettet ist. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ob es nicht eine Verbindung gibt, eine Verknüpfung dieser beiden Relationalitäten, der Relationalität im Geschlechterverhältnis und der Relationen, die die Interdependenz der gesellschaftlichen Sphären regulieren, organisieren, strukturieren. Das ist der letzte Teil, da könnte ich ein bisschen was zu erzählen. So. Erstmal, die erste Pause sind Fragen zu diesem Themenkomplex. Und haben Sie Interesse, diesen Vergleich Butler-Adorno sich anzuhören? Bleibt Ihnen auch nichts anderes übrig. Okay. Sind sonst noch Fragen? Also, Judith? Androzentrismus. Also ein Androzentrismus meint einen Blick auf die Welt aus der Perspektive der männlichen Sichtweise, der männlichen Interessen, der männlichen Erfahrung, der männlichen Machtbereiche. Okay, ich komme dann zum ersten Punkt. Ich habe den genannt, Denaturalisierung, das ist das, was Adorno will. Er will die Weiblichkeitskonzepte, mit denen er konfrontiert ist, denaturalisieren. Was macht er aber? Er renaturalisiert. Und dann haben wir es mit Dekonstruktionen von Naturalisierung zu tun, und das ist Butler. In Adornos Minima Moralia findet sich folgende Textstelle. Zitat: Wenn das psychoanalytische Theorem zutrifft, dass die Frauen ihre psychische Beschaffenheit als Folge von Kastration empfinden, so ahnen sie in ihrer Neurose die Wahrheit. Die sich als Wunde fühlt, wenn sie blutet, weiß mehr von sich als die, welche sich als Blume vorkommt, weil es ihrem Mann in den Kram passt. Zitat Ende. Ich habe dieses Zitat woanders mal interpretiert. Ich werde da im Einzelnen nicht drauf eingehen. Es ist verblüffend, wie Adorno, ein solcher sprachsensibler Mensch, also zu solchen Entgleisungen kommt, also sich als Blume vorkommt, weil es dem Mann in den Kram passt. Hier merkt man, hier geht um was, da stimmt was nicht. Ja? Dieses Zitat wäre sehr für sich im Kontext zu interpretieren. Es ist aus diesem Aphorismus, seit ich ihn gesehen. Aber man hat es auch im Zusammenhang zu sehen mit Stellen aus der Dialektik der Aufklärung, vor allen Dingen der Dialektik der Aufklärung. Ich will jetzt hier das nicht im Einzelnen nachinterpretieren, sondern nur auf das kommen, worauf es mir im Folgenden dann wichtig, was mir wichtig ist. Aber doch einiges muss man sagen. Also, der Aphorismus, hatte ich ihn gesehen, daraus stammt das Zitat, handelt vom weiblichen Charakter, genauer, und das weiß Adorno auch, von Klischees der Weiblichkeit. Beides ist nämlich nach Adorno Produkt männlicher Dominanz. Frauen werden in patriarchalen Verhältnissen deformiert. Und zwar sind sie für Adorno durch Herrschaft in einer Weise modelliert, dass ich an ihnen nichts Eigensinniges mehr entfalten kann. Der Zwang zur Anpassung zu Adorno bringt, Zitat, jene Art Weiblichkeit hervor, die Natürlichkeit, Unmittelbarkeit und transparent vortäuscht, Zitat, um Männer zu bezirzen und ihrem Frauenbild zu entsprechen. Also eine gewisse Aggressivität und ist in diesem Text so spürbar, dass es einen ganz nervös macht. Also das sind Formulierungen, die sind wirklich, die sind Androzentrismus. Das Weibchen, die Weibchen sind die Männchen, heißt es. Adorno kann sich nicht vorstellen, dass es im weiblichen Lebenszusammenhang eigenständige Praxis, Selbstbewusstsein, Opposition und Widerstand gibt. Und jetzt ist aber das, was woran man nicht einfach, man kann das nicht einfach so als Androzentrismus stehen lassen, weil man ganz genau sehen muss, Adorno geht es um Patriarchatskritik. Und indem er sich jede Glorifizierung des Weiblichen verbietet, protestiert er gegen alle Demütigungen, die Frauen von Männern haben einstecken müssen, und gegen alle Unterwerfungsgebote, die männliche Suprematieansprüche an das weibliche Geschlecht stellen. In der Absicht jedoch, Weiblichkeit denaturalisieren zu wollen, macht er sie ohne Rest zur zweiten Natur. Das heißt, zu etwas, was im Zuge der Zivilisation Kreatur geblieben ist. Gegen seinen Willen gerät seine Argumentation in die Nähe jener diskursiven Muster von Frauen als Naturwesen, mit deren Hilfe Männer über Jahrhunderte hinweg den Subjektstatus für sich alleine reklamiert haben. Adorno zieht an dieser Stelle, und an anderen auch nicht, Adorno zieht an dieser Stelle nicht in Betracht, dass es Unterschiede zwischen den Etikettierungen geben könnte, mit denen Männern das andere Geschlecht nach ihrem Bilde zu modeln versuchen, und den Selbstdefinitionen von Frauen, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Wobei ich weiß, wie vorsichtig man mit dem Begriff Erfahrung umgehen muss. Und trotzdem können wir nicht auf ihn verzichten. Also, Adorno ist weder Frauenfeindlichkeit noch Zynismus zu unterstellen. Er will die Differenz zwischen den Geschlechtern weder tilgen, noch zugunsten von Männern affirmieren. Er will der Geschlechterdifferenz eher ein anderes Gesicht geben als das, das sie unter patriarchaler Herrschaft angenommen hat. In seiner Schrift über Veblens Angriff auf die Kultur schreibt er von der Hoffnung, Zitat, dass einmal mit dem Antlitz der leidenden Frau das des tatenfrohen, tüchtigen Mannes schwindet, dass von der Schmach der Differenz nichts überlebt als deren Glück. Zitat Ende. Zwar stellt hier Adorno das Glück der Heterosexualität nicht, wie es später Feministinnen in der Verteidigung auch anderer Möglichkeiten der sexuellen Orientierung tun, also Butler vor allen Dingen, in Frage. Gleichzeitig weist die Kritik, mit der Adorno Frauendiskriminierung als Unrecht angreift, über die Hierarchisierung der Genusgruppen und der Rückgriff auf eine androzentrische Bestimmung der Geschlechterdifferenz hinaus. Ihm geht es um die Berechtigung von sozialer Unterschiedlichkeit, die ohne Folgen der Benachteiligung zur Formen der Benachteiligung zur Folge zu haben, generelle Geltung haben müssen. Erträglich ginge es in der Gesellschaft seiner Meinung nach erst dann zu, wenn alle Menschen ohne Angst davor leben könnten, anders als die hegemoniale Majorität zu sein. Und diese Vision wäre in der feministischen Kritik am Zwangssystem der Zweigeschlechtlichkeit erst einmal einzuholen. Und dennoch bleibt Adornos Vorstellung von Verhältnis zwischen Weiblichkeit und Natur schillernd. Auf der einen Seite erscheint die Naturalisierung des Weibes als bürgerliche Verblendung. Selbst wo der Mann der Frau sich ritterlich zuwendet, lässt sich diese Verkehrung nicht aufheben. Und dafür ist Adorno selbst ein Beispiel. Er sagt, der Mann als Retter versagt der Frau die Ehre, sie zu individuieren. Die Einzelne ist gesellschaftliches Beispiel der Gattung, Vertreterin ihres Geschlechts, jawohl, aber anders als Adorno sich das gedacht hat, und darum als von der männlichen Logik ganz erfasste, da ist das identitätslogische Moment, als von der männlichen Logik ganz erfasste, steht sie für Natur, das Substrat nie endender Subsumation in der Idee, nie endender Unterwerfung in der Wirklichkeit. Das Weib als vorgebliches Naturwesen ist Produkt der Geschichte, die es denaturiert. Und ich bin gestolpert also in der meiner Interpretation Adornos Weiblichkeitskonstruktion bleiben identitätslogisch genau über diesen Satz. Sie ist das von der männlichen Logik ganz subsumierte, also es gibt keinen Rest. Aber wichtiger war für mich der andere Satz, sie steht für Natur, für nie endendes Leiden. Das war der springende Punkt, dem ich nachgehen wollte. Wie löst denn da Adorno jetzt das naturalisierende Moment, was da in diesen Sätzen steht, wie löst er das auf und was können wir davon lernen? Also ich will jetzt diese Denaturalisierung, die bei Adorno in zweite Natur also sich umformt, nicht weiter nachgehen. Man kann jetzt viele Fragen stellen, das wäre dann aber ein extra Referat, nämlich warum fällt eigentlich der Adorno auf den Mythos von der kastrierten Frau herein? Und das ist sicher kein Zufall, dass es erst feministische Psychoanalysekritik bedurfte, um zu zeigen, dass in dem Mythos der kastrierten Frau eine merkwürdige Kehrtwendung in Freuds Hysterikerin-Analyse stattfindet. Aber das können wir in der Diskussion machen, wenn Sie das interessiert. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Bei Adorno scheint das Bild der kastrierten Frau etwas anderes auszudrücken als bei Freud. Paradoxerweise ist in all der Negativität, mit welcher der weibliche Charakter beladen wird, eine Hoffnung aufgehoben. Es ist, als enthielte die Natur Nähe, in der die Frauen festgehalten werden, ein Versprechen. Das weibliche Geschlecht, von Adorno als Wunde begriffen, soll, so scheint mir, die Erinnerung an die Zugehörigkeiten der Menschen zur Natur bewahren, zu der sie ein friedlich befriedetes Verhältnis entwickeln müssten, um sich selbst von zwanghafter Selbst- und Fremdbeherrschung befreien zu können. Das Eingedenken an diesen Zusammenhang ist für Adorno lebensnotwendig. Dazu ein Zitat. Das ist aus der Dialektik der Aufklärung, also mit Horkheimer geschrieben. In dem Augenblick, in dem der Mensch das Bewusstsein seiner selbst als Natur sich abschneidet, werden alle Zwecke, für die er sich am Leben erhält, der gesellschaftliche Fortschritt, die Steigerung aller materiellen und geistigen Kräfte, ja, Bewusstsein selber nichtig. Zitat Ende. Natur steht hier für die Lebendigkeit des Menschen, ein Potenzial, das sich im Laufe der Gattungsgeschichte affektiv, motorisch-sensuell und intellektuell ausdifferenziert hat und dessen Weiterentwicklung so lange offen ist, wie sie nicht durch die Instrumentalisierung für Herrschaftszwecke stillgestellt werden. Also ich gehe immer davon aus, wenn man Adorno liest, dass die Stellen, auf die man trifft, so widersprüchlich gegeneinander sind, dass man gerade nicht den Adorno so interpretieren sei, als sei das ein geschlossenes System, also eine Totalität, die nicht mehr aufzubrechen ist. Es gibt Stellen, die das sagen, es gibt genauso andere, die dem widersprechen. Und ich entscheide mich dann für die Offenheit, weil man da weiterentwickeln kann. Und nicht einfach ad acta legen und sagen, geschlossen, ne, zu, dicht, kann man nichts mehr machen, lassen wir beiseite, brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. In diesem Kontext ist die Körperthematik bei Adorno angesiedelt. In einer gesellschafts- und erkenntnistheoretischen Perspektive, und das ist bei Adorno nicht voneinander zu trennen, ich glaube, um Adorno zu verstehen, ist dieser Satz zentral, Erkenntniskritik ist Gesellschaftskritik und umgekehrt, Gesellschaftskritik ist Erkenntniskritik. Das werden wir auch sehen, was das heißt an diesem Beispiel. Analysiert er die Dichotomisierung von Körper und Geist. Sie ist Kennzeichen, und das sollte sich die Postmoderne eigentlich nochmal durchlesen, um zu sehen, dass sie das Rad nicht zum ersten Mal erfunden hat. Sie ist Kennzeichen gesellschaftlicher Arbeitsteilung und philosophischen Denkens gleichermaßen und wird von den Autoren der Dialektik der Aufklärung als Ausdruck von Naturbeherrschung verstanden, Zitat, einer Idee des Menschen, die sich in der Männergesellschaft durchgesetzt hat. Ein erstaunliches Zitat, 1946. Dieser Gedanke bildet den Kern in Adornos Bestimmung des Verhältnisses von Natur und Historizität. Es gibt für ihn keinen Fluchtpunkt außerhalb von Geschichte, von dem her Natur sich benennen ließe, also erste Natur. Beide Begriffe gehen zwar nicht ineinander auf, Geschichte ist nicht identisch mit Naturgeschichte, sie beinhaltet auch Kulturgeschichte, und Naturgeschichte ist so lange menschliche Vorgeschichte, wie sie von Gewalt gekennzeichnet ist. Beide Begriffe sind also ineinander verschränkt, gehen aber nicht ineinander auf. Zitat: Sie sind so ineinander verschränkt, dass das natürliche Auftritt im Zeichen für Geschichte oder als Zeichen für Geschichte und Geschichte, gerade da, wo sie sich am geschichtlichsten gibt, also am äußersten Entwicklungspunkt der Gesellschaft, als Zeichen für Natur. Ein nicht ganz einfaches Zitat. Adorno knüpft an Marx an dieser Stelle. Das heißt, die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft erscheint als, wie Marx sagt, naturwüchsiger Prozess. Das heißt, er realisiert sich über die Köpfe der zusammenwirkenden Subjekte hinweg, die sich der geschichtlichen Konstitutionsbedingungen jener politischen, ökonomischen Formation nicht bewusst ist. Das ist zweite Natur. In einem historischen Kulminationspunkt in der Organisation sozialer Beziehungen, in dem alle auf Gedeih und Verderb von Tauschbeziehungen im Rahmen bürgerlich-kapitalistischer Verhältnisse abhängig werden, erscheint Gesellschaft, das ist eine alte Formulierung von Lukács, als zweite Natur. Das bedeutet, die Zwänge des kapitalistischen Verwertungsprozesses treten mit der unerbittlichen Härte des Unabänderlichen auf, ähnlich den der menschlichen Rationalität nicht zugänglichen Gesetzmäßigkeit in einem mythischen Selbstverständnis. Dialektik der Aufklärung, Mythos, Aufklärung als wechselseitig sich verschlingende Prozesse. Zweite Natur ist demnach Mystifikation von Gesellschaft. Wie Natur soll sie nur zu beherrschen sein, wenn man ihren scheinbar unausweichlichen Regeln folgt? Und ich denke, im Augenblick in den ganzen Diskussionen Reformpolitik, Reform des sozialen Systems und so weiter, merken wir, wie unerbittlich die Gesetze geblieben sind. Es kommt keine vernünftige Reform zustande. Die Geschichte des Verhältnisses des Menschen zur Natur und die Geschichte ihres gesellschaftlichen Zusammenlebens sind nicht voneinander zu trennen. Die Natur des Menschen, die sich in ihrer Affektivität, in ihrem körperlichen wie intellektuellen Tätigkeit und in ihrer Sozialität äußert, das ist ein Diktum, was immer in der Soziologie von Anfang an bestanden hat. Zur Natur des Menschen gehört Sozialität, also man kann das nicht auseinanderdividieren. Also diese ganzen Möglichkeiten der Entäußerung eines Potenzials wird durch die Einrichtung der Gesellschaft im Dienst partikularer Interessen, wie Adorno das nennt, gebremst. Und dabei ist es gerade der vom Menschen in Gang gesetzte historische Fortschritt, der die Diskrepanz zwischen dem objektiv Möglichen und dem realiter Eingelösten sichtbar werden lässt. Angesichts des technisch-wissenschaftlichen Stands der Produktivkräfte und der Qualifikation des menschlichen Arbeitsvermögens könnte Arbeit ein Medium eines rational geplanten Prozesses sein, in dem genügend gesellschaftlicher Reichtum entstünde, um für alle eine menschenwürdige Existenz zu sichern. Das ist das Motiv aus dem Aufsatz Industriesoziologie oder Spätkapitalismus. Tätig sein, und das ist eine alte Utopie von Marx, tätig sein müsste in seiner gesellschaftlichen Geltung nicht vorrangig auf die Produktion von verwertbaren Gütern gerichtet sein. Auch Kunst wäre dann ein unverzichtbares Gut des sozialen Zusammenhalts. Und etwas von Adorno Ausgelassenes ist zu ergänzen. Prokreation und Erhalt von Leben treten als gleich notwendige Praxen an die Seite der Herstellung von Lebensmitteln. Die Hierarchisierung von Handlungsräumen in öffentliche und private sowie die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen verfügend kontrollierender und abhängig ausführenden Tätigkeiten, und hier ist wieder zu ergänzen, nicht zu ergänzen, hier ist substanziell hinzuzufügen, die geschlechtliche Arbeitsteilung zwischen Hausarbeit und Berufsarbeit, die spalten das menschliche Vermögen auf und hindern es an der historischen Entfaltung seiner Vielfältigkeit, an der jedes Individuum müsste teilhaben können. Die Instrumentalisierung des Körpers zum profitablen Arbeitsinstrument, und man könnte hinzufügen, um die Kulturindustrie-Dimension von Adorno etwas zu aktualisieren, nämlich heute wird der Körper zum Container von Konsum insgesamt, nicht nur von Kultur, schafft psychisches und physisches Leiden. Und da verfolgt Adorno zwei Stränge. Die Reduktion von Denken verhindert, also beschädigt, also die Reduktion von Denken auf die Produktion von Herrschaftswissen beschädigt menschliche Reflexionsfähigkeit, und die Instrumentalisierung des Körpers zum Arbeitsmittel beschädigt alle anderen Potenziale, die wir Menschen haben. Die Hierarchisierung von Geist und Körper in den Wissenschaften und in der Philosophie macht vergessen, und darauf kommt es mir jetzt an, dass sich alles Denken leiblichen Impulsen verdankt. Diese Abstraktion vom Physischen gleitet auch über den Schmerz hinweg und produziert damit Gleichgültigkeit gegen die sozialen Bedingungen, die Leiden produzieren und deshalb abzuschaffen wären. In der Antithese von Natur und Geschichte, von Materie und Geist, steckt für Adorno zudem der Impuls, historisch Gewordenes zu naturalisieren. Das, was aus historischen Gründen so ist, wie es ist, wird ontologisiert und damit der Kritik entzogen. Dass die Ausblendung des Physischen verheerende Folgen hat, das erfahren wir tagtäglich. Wir sind gerade gegenwärtig mit der ungeheuerlichen Unbedenklichkeit konfrontiert, mit der hegemoniale Ansprüche mit den Mitteln des Krieges durchgesetzt werden, ohne dass Leib und Leben der angegriffenen Zivilbevölkerung wie das der eigenen Soldaten geschont wird. Wir können den Terror nicht übersehen, in dem Protest gegen Unterdrückung sich in der Tötung und Verstümmelung von zahllosen Menschen manifestiert. Wir erleben, wie Frauen im nationalen Aufruhr vergewaltigt werden, um durch die Schändung ihrer Körper den männlichen Feind zu demütigen. In der negativen Dialektik richten sich Adornos Einwände gegen die Intention, in der ontologischen und phänomenologischen Erkenntnistheorie das Leibliche zu vergeistigen. Und da hat er am Wickel von Kant, Hegel, Husserl, Heidegger vor allen Dingen. Ich will diese innerphilosophischen Momente hier nicht aufdröseln, dann säßen wir hier heute Nacht noch. Er hat vor allen Dingen Husserl sich vorgenommen und will zeigen, dass die ganze Erkenntnistheorie am Beispiel Husserl mit einem Problem überhaupt nicht zurande kommt. Erkenntnis ist auf Empfindung angewiesen. Das weiß gerade Husserl sehr gut. Weil ohne Wahrnehmung gibt es überhaupt keine Erkenntnis des sinnlichen Materials, mit dem wir konfrontiert werden. Und gleichzeitig soll aber alles Erkennen auf einem Intelligiblen, also dem Geist, dem Bewusstsein beruhen. Und deswegen, wenn Sie die Philosophiegeschichte lesen, von Spinoza, Leibniz bis in die Gegenwart hinein, vor allen Dingen bis zu Heidegger, dann sehen Sie, wie immer wieder versucht wird, durch Differenzierung dieses störenden Elementes Empfindung das Problem aus der Welt zu kriegen. Und der Husserl macht das so, dass er sagt, okay, ja, Wahrnehmungsapparat, sinnliches Material, wir erkennen darüber Mehrheiten, also dass es mehrere Dinge gibt, ja. Aber, dass wir zu einer strukturierten Wahrnehmung kommen, wo wir das auch distinkt in Vielheiten unterscheiden können, das liegt an den Materialien selber. Es gibt da figurale Momente und die sorgen dafür, dass das alles strukturiert, also das Bewusstsein macht es und die Logik in der Sache, in der Materie, wie Kant, also das alte kantische Modell. Das geht Adorno an in all diesen Konstellationen, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Und worum es ihm geht, dass das immer wieder nicht gesehen wird, dass Physis so fusioniert ist mit Materiellem und so fusioniert ist mit Geistigem, dass man die lebendige Materialität, dass die sich nur in einer subjektiven Perspektive erschließt. Also es ist eine merkwürdige Kehrtwendung. Adorno benutzt in diesem Zusammenhang den Begriff, den er sonst für gesellschaftliche Zusammenhänge verwendet, nämlich den Überhang des Objekts. Und ich bin da das immer drüber gestolpert und habe gesagt, mein Gott, Überhang des Objekts, das hat Adorno dasselbe immer gesagt. Und jetzt sagt er plötzlich, das ist verkehrt. Aber hier ist es der Überhang des Geistigen gegenüber dem Materiellen. Und dagegen, Adorno, wendet er sich und er geht davon aus, dass die vermeintlichen Grundtatsachen des Bewusstseins nicht zu denken sind ohne die Dimensionen von Lust und Schmerz, also dass eben Körperliches in alle Erkenntnis hineinragt. Zitat, aller Schmerz und alle Negativität, Motor des dialektischen Gedankens, sind vielfach vermittelte, manchmal unkenntliche gewordene Gestalt von Physischem, so wie alles Glück auf sinnliche Erfüllung abzielt und an ihr erst Objektivität gewinnt. Zitat Ende. Adorno betrachtet das weibliche Geschlecht als Wunde. Damit setzt er ein Zeichen, das an den Zusammenhang von Naturbeherrschung und Geschichte erinnert. Aber entgegen seinem erkenntnistheoretischen Anspruch, Zitat, Negativität zum Motor des dialektischen Gedanken zu machen, gesteht er Frauen nicht zu, die ihnen zugeschriebenen Erfahrungen von Schmerz in Opposition umzusetzen. Indem er sich dieser Möglichkeit verschließt, spricht er Frauen das Vermögen ab, sich zu individuieren. Frauen werden von Adorno ihrer Körpergefühle enteignet, wenn sie wüssten, dass ihr Geschlecht eine Wunde ist, dann wüssten sie, er weiß es. Frauen werden von Adorno ihrer Körpergefühle enteignet, indem er sie zu Bezugspunkten seines Erkenntniswillens macht, statt sie als mögliche Impulse für Eigensinn und Renästenz gelten zu lassen, die aus geschichtlichen Gründen, meine These, eher dem weiblichen Geschlecht eigen sind. Und doch legt Adorno hier eine Spur, die aus den identitätslogischen Konstruktionen herausführt, die Frauen ganz und gar zu Objekten viriler Sexualität und männlicher Gewalt machen. Seine Passagen über die Konnektion von Körperlichkeit und Erkenntnis lassen sich gegen sein einseitig negatives Weiblichkeitskonzept wenden. Denn wenn Frauen Körpererfahrung machen, zum Beispiel in der Schmerzlust des Gebärens, aber auch sonst, dann verfügen sie nach Adornos eigenen Prämissen auch über Subjektivität. Diese Subjektivität wäre ausdrücklicher durch Leiblichkeit und Empfindungsfähigkeit vermittelt, als es ein Bewusstsein ist, das den Vorrang des Geistes im Namen männlicher Vernunft proklamiert. Dass Adorno diesem Gedanken Raum gibt, versöhnt mich nicht mit seinem Frauenbild. Denn es bei der Positivierung des Zusammenhangs von Weiblichkeit und Sinnlichkeit zu belassen, hieße erneut ein Klischee zu bedienen, nämlich dass Frauen würden keinen Weg zur intelligiblen Welt finden. Trotz alledem, die Relevanz, die Adorno dem Körper in der Subjekt-Objekt-Dialektik zuerkennt, gab mir doch den Anstoß, die modernen Verabschiedungen des bloß Subjektiven dem Widerstand zu leisten. Folgt man Adorno, so setzt das Somatische den methodischen Veranstaltungen Grenzen, es in seiner Materialität epistemologisch zu dekonstruieren. Das Physische erweist sich als begrifflich nicht auflösbares Moment im Subjekt. Und das hat Konsequenzen für eine feministische Epistemologie. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Das wäre der erste Block. Wir könnten das diskutieren. Es sei denn, Sie sagen, machen Sie gleich mit Butler weiter. Ja, dann bitte ich um Butler. das, was Sie damit gehört haben, dass aber in seinem Raum gibt, also es einfach ein Gegenentwurf zu Opposition der Gesellschaft, die eben doch eine Männergesellschaft ist. Und das Motiv, das in die Dialektik der Aufklärung Justiz und der Herrschaft, eben ein Motiv der Herrschaft, nicht der Frauschaft ist. Und von daher, da genau im Gegenentwurf, der zweimal plus übrigens sogar zu dem Topos der Feminisierung der Gesellschaft führt. Sogenannten positiven Verfassungen. Genau. Und da meine ich, dass in der Tat etwas angelegt ist bei Adorno, aber das ist natürlich nur, weil man Adorno halt gerne hat, versucht man natürlich etwas rauszumessen. Und eigentlich ist es sehr rauszumessen, weil er hat nun mal ein patriarchalisches Bild der Gesellschaft gehabt, und wenn er auch das konterkariert hätte in seiner Philosophie, wäre er noch ein Opfer der Gesellschaft in seinem Mann sein. Aber, und jetzt kommt es zu etwas, was ich doch anführen würde. Ich glaube, dass bei alledem es eben doch um ein Grundprinzip geht, bei dem die Frage dieses Gegenentwurfs, dieses potenziellen Kontrastes und dieser potenziellen Kritik hat doch sehr minimisierten Stellen gehabt. Ich denke da an die Stelle, wo Benjamin, wo Adorno die Kritik an seinen Kultur bereits aufschreibt, und Benjamin ganz froh darüber ist, dass die Leute beim Schreiben mit dem immer auch lachen. Was reden Sie da? Es ist ja nichts anderes als die sadistische Mutilation, die die bürgerliche Gesellschaft auch bei diesen Leuten hinterlassen hat. Das Auflachen hat nichts Befreiendes, ist nichts Subversives, konterkariert gar nichts, sondern ist nur im Grunde genommen ein Indiz dafür, wie sehr diese Leute im Grunde genommen auch sadistisch verhaftet sind. Meine Grundfrage wäre in der Tat, ob Adorno nicht, und da möchte ich also auf ein Grundproblem der Feminismus und klassischer Marxismus so etwas zurückkommen. Ich in der Tat meine, dass eine befreite Gesellschaft eben doch eine Gesellschaft wäre, ganz im Gegenteil, wie Sie es gerade gesagt haben. Befreit wäre eine Gesellschaft, wo jeder differenz sein müsste zum Hegemonialen und dabei auch keine Angst zu haben bräuchte, aber nicht dennoch meint, dass das zunächst mal und vor allem ein materielles Klassenproblem ist. Also das ist eine Frage der Arbeitskleinigkeit, und dass er da, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, eben darin, in diesem Paradigma verhaftet ist und von daher gar nicht anders denken kann. Das heißt also, die Formen haben, wo sie nicht subsumiert wird, dem Klassenproblem. Das ist vollkommen richtig, und ich denke, es gäbe dann auch keinen Weg daraus herauszukommen, wenn man wirklich an der alten Marxischen Konzeption des Klassenkampfes festhalten würde. Darauf komme ich nochmal zurück, aber ich kann es jetzt schon sagen. Adorno bleibt in manchen Dingen hinter dem Marx zurück, aber in einer Sache ist er über ihn hinausgegangen. In seinem Aufsatz zum Klassenbewusstsein zeigt er sehr genau, dass die Polarisierung der Klassen Kapitalisten, Proletarier nicht geht, aus geschichtlichen Gründen nicht, sondern dass schon die Klasse der Kapitalisten in sich antagonistisch strukturiert ist. Also er sagt, die Okkupatoren, das waren politische Machtgruppen, das waren die des kulturellen, heute Bourdieu, würde man sagen, die mit dem kulturellen Kapital, und es waren die, die durch die primäre Akkumulation Kapital angehäuft werden. Es ist eine in sich differenzierte Gruppierung, und die Rede von der einen Klasse hat schon ideologische Funktionen. Genauso dasselbe gilt für den Rest der Bevölkerung. Das ist nicht das Proletariat. Schon in der Arbeiterschaft gibt es Facharbeiter, Ungelernte, Angelernte, die so selbst von den Gesellschaften sehr unterschiedlich behandelt werden, von den Frauen mal ganz zu schweigen. Also wenn nicht Adorno aufgelöst hätte, diese starre Polarisierung, und von Benjamin etwas übernommen hätte, was es unmöglich macht, in starren Gesetzmäßigkeiten zu bleiben, vor allen Dingen geschichtsphilosophisch, was man bei Marx ja doch noch hat, nämlich den Begriff der Konfiguration, der Konstellation. Ja, der Konstellation, er braucht beides, aber Konstellation ist der Begriff, den er von Benjamin nimmt. Erst dieser Begriff, der dann, wo man dann fragen muss, gut, wenn es viele Elemente sind, die dynamisch zusammenhängen in ihren Gewichtungen, dann muss eine Theorie in der Lage sein, Kriterien für die Gewichtung zu sagen. Und das ist seine Theorie der Relationalität. Das hat zunächst mal überhaupt nichts mit Geschlechtern und Frauen zu tun. Aber es ist eine Begrifflichkeit, mit der ich arbeiten kann. Und die habe ich daher. Deswegen sage ich, es hat gar keinen Sinn zu versuchen, den Adorno zu retten, indem man die Lücken füllt. Nichts machen. Dann ist er für die feministische Theorie, also wirklich, ich kann mir nur sagen, kalter Kaffee. Ist nicht zu holen. Ja? Aber da ist etwas zu holen. Und hier bei dieser erkenntnistheoretischen Sache, da finde ich schon sehr spannend, dass dieses Motiv von Adorno, was eigentlich einem deutlich macht, dass was heute in der Soziologie passiert. Die Soziologie hat ihre Mikro- und Mesotheorien. Makro ist sowieso, ne, Gesellschaftsbegriff ist sowieso nicht mehr so wichtig, kann man vergessen. Es geht um empirische Untersuchungen in einer Reichweite, wo man wirklich begründen kann, was man erkannt hat und nicht spekulieren muss. Und das heißt aber auch, dass jede Metareflexion sich in Methodologie auflöst. Und das Extrem haben wir in der Postmoderne. Also in den ganzen dekonstruktivistischen Theorien, das sind methodologisch angeleitete Theorien, die sich als Epistemologie ausgeben. Bis auf wenige Feministinnen, die immerhin noch Epistemologie verstehen als Erkenntniskritik im Sinne von Wissenschaftskritik. Da ist eine Spur, die wir bei Adorno finden, in diesem Gesellschaftskritik ist Erkenntniskritik und Erkenntniskritik ist Gesellschaftskritik. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man aber, dass die Feministinnen in dieser Erkenntnis, in dieser Epistemologie, in die Wissenschaftskritik ist, Wissenschaftsgenese als Rekonstruktion, kritische Rekonstruktion unserer Wissenschaft unter diesem Aspekt, sie ist markiert, geschlechtlich, rassistisch, klassenspezifisch, also, und die Feministinnen gehen da ja weit über den, dass es markiert ist durch Geschlecht hinaus. Das ist ja das Spannende an diesen Theorien, dass sie eben nicht in der Geschlechterforschung hängen bleiben. Aber da fehlt etwas. Bei denen hört Erkenntniskritik als Kritik der Wissenschaftsgenese auf bei Machtkritik. Das werden wir gleich bei Butler sehen. Und wenn man nicht auf die Makroebene geht und nicht aus den Handlungstheorien herausfindet, Wissensgenese ist immer noch gebunden an die Vorstellung, das sind Menschen, die produzieren Wissen, also das Handlungssystem. Und wenn man nicht rauskommt, alles nur als Konstruktion zu sehen, sondern wenn man nicht die Konstitutionsseite mitzieht, dann kommt man nicht zu dieser Geschichte Erkenntniskritik, ist Gesellschaftskritik. Und das geht aber, wenn man bei Adorno anknüpft und sagt, ich schere mich jetzt mal nicht darum, dass da für unsere Themenfelder nicht zu holen ist. Aber ich kann mit seiner Begrifflichkeit was anfangen und ich kann mit seinen Zugangsweisen was anfangen. Und wir werden gleich sehen, warum für mich diese Stelle, die ja gerade nicht sehr typisch ist für Adornos Gesellschaftstheorie, dieses Insistieren auf der Empfindung, auf dem Somatischen, auf dem Physischen, das ist selber ein sperriges Stück in Adornos Theorie. Also das, was Adorno für die Philosophie gesagt hat, dass die damit nicht zu Rande gekommen sind. Dass die das haben, dann nicht mit fertig geworden sind. Dass sie immer wieder versucht haben, alles im Bewusstsein aufzulösen. Da ein Kontinuum zu schaffen von dem Materiellsten der physischen Substanz bis zu dem Wahrnehmungsorgan. Das ist für mich eine Spur, die für mich immer wichtiger wird bei der ganzen Tendenz heute, nicht nur den Gesellschaftsbegriff ad acta zu legen, sondern auch den Subjektbegriff. Und ich denke, das ist ein Motiv, da ist mehr als nur eine wissenschaftliche Orientierung zu holen bei Adorno und auch mehr als eine Anleitung zur Erkenntnistheorie, zur Verbindung von Erkenntnistheorie und Gesellschaftskritik. Sondern da ist ein identisches Motiv in der Frauenforschung, in der Geschlechterforschung, in der Geschlechterverhältnisforschung und denen, die mit uns da politisch mitziehen, mit Adorno. Und um das Motiv geht's mir. Ja, weitere Wortmeldung? Ja, bitte. Feminismus, den du genannt hast, Frau als Wunde und als Blume. Das ist mir die ganze Zeit weiter durch den Kopf gegangen, weil ich das sehr beeindruckend fand. Ließe sich das nicht so interpretieren, dass dieses Bild von der Frau als Wunde eben genau diese Leibgebundenheit zeigt und von daher, wenn auch in dieser gesellschaftlichen Gebundenheit ein Stück Erkenntnismöglichkeit mehr drin ist als in diesem Bild von der Blume, die ja diese andere Seite der Spaltung des Frauenbildes zeigt, der Idealisierung. Also von daher hat mich das sehr beeindruckt, dieses Bild. Genau darauf wollte ich mit meiner Interpretation darauf. Die Blume, also ich meine, man hat ja das Gefühl, wenn Adorno über Menstruation und Blutung und die Geschlecht als Wunde spricht, also ihn erwischt da der pathische Schrecken, den er auch anderswo beschreibt, wenn jemand konfrontiert ist mit etwas, was das Bewusstsein nicht fassen kann. Also das Gefühl hatte ich schon, ja. Und es ist auch wirklich verwunderlich, dass er nicht darauf gekommen ist, dass das ein Mythos ist von Freud. Ne? Ich meine, er war so Freud-kritisch. Er war wirklich ein Kenner von Freud und ein Kritiker von Freud. Und hier übernimmt er blank, aber wirklich blank. Ich meine, gut, damals gab es die Analysen von Schlesier und Renate Schlesier von Luis-Erika Rey und so, das gab es alles nicht, okay, ja. Aber so schwierig ist das nicht zu sehen, dass der Freud einfach zunächst mal sagt, also der Kastrationskomplex, der kommt zustande, weil der kleine Junge, ne, der ist in ödipale Konflikte verstrickt und der hat Angst, dass er für seine inzestuösen Bestrebungen bestraft wird und deswegen bildet er den Kastrationsprozess und den projiziert er auf die Wesen, die er zu sehen kriegt, die keinen Penis haben. Prima. Ja? Plötzlich kommt die Frauen sind kastriert, nicht? Das ist eine Projektion des kleinen Jungen, ja? Das ist doch nicht schwierig aufzudecken. Ich habe das damals selber nicht gewusst. Eben. Das habe ich auch erst von Renate Schlesier gelernt, ja? Nur mir ist aufgefallen, wie simpel eigentlich diese Sachen zu dekorieren sind, wenn man nicht selber drinsteckt. Wir sollten doch nicht so tun, als wenn wir Frauen nicht auch in denselben Weiblichkeits- und Männlichkeitsbildern drinsteckten und tief, tief die in uns eingebuddelt sind und auch unbewusst ihre Funktion haben. Ja? Ich kann das heute sagen. Und ich hätte es Adorno gesagt. Einiges zu seinen Weiblichkeitskonzepten habe ich ihm gesagt. Immerhin. Also ich wollte Ihnen noch ein Zitat vorlesen, wo eigentlich deutlich wird, dass es irgendwo der Adorno, Zuckermann, das ist ein Zitat, das wollte ich Ihnen gerne nochmal vorlesen, bei aller Klischeehaftigkeit seiner Weiblichkeit stellt, die er als Mann gehabt hat. Ne? Das ging ja so weit, dass Adorno das ganze Gebären und alles, was mit Geburt und Kinderkriegen zu tun hat, in einer Weise naturalisiert hat, da habe ich zweimal den Mut gekriegt, da hat es wirklich Krach gegeben zwischen uns. Indem er mir gesagt hat, ach, da ist wieder eine Frau, die wirft jetzt gerade ein Kind. Ja, und da habe ich gedacht, um Himmels Willen, ja. Und das, also Adorno hat mal einmal in einem Gespräch mit mir, als eine Kollegin aussteigen musste, weil sie ein Kind bekam, hat er gesagt, die wirft schon wieder ein Kind. Und da habe ich einen Zorn bekommen, weil das ein gesellschaftlicher Vorgang, nämlich das generative Verhältnis, da also wirklich zum puren Naturverhältnis gemacht wurde. Und ich hatte auch das Gefühl, das hat mit Gebärneid wenig zu tun. Also es war wirklich patriarchalisch gedacht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch eine Stelle, Augenblick, wo habe ich sie denn jetzt? Das ist die falsche. Wo deutlich wird, dass sich das eher richtet, nicht gegen die Frauen, sondern gegen einen Zustand der Vorgeburtlichkeit, der unserer Reflexion nicht zu Gebote steht. Ich finde jetzt nicht. Er sagt mal an einer Stelle, wir können uns nie bewusst sein, wenn wir glücklich sind. Denn glücklich sein hat etwas zu tun mit dem ersten Glücksempfinden, nämlich im Mutterleib. Und wir müssen aus dem Glück heraustreten können, um zu sagen, wir sind glücklich. Und dann wären wir geboren. Also diese Stelle hat mich lange beschäftigt, weil das so eine Stelle ist, wo man sieht, man muss immer ganz vorsichtig sein mit dem Vorwurf der Naturalisierung. Man muss immer gucken, was heißt das jetzt ganz genau bei Adorno, was meint er ganz genau. Und dieses Moment des noch nicht Geborenseins, weil es bestimmte Dinge gibt, die man nicht zum Bewusstsein bringen kann, das ist für ihn ein Stachel gewesen, doch nochmal zu gucken, wo hat man denn die Glückserfahrung ohne Bewusstsein? Und deswegen ist für ihn Schmerz und Lust und die Empfindung spielt sogar eine große Rolle. Das ist etwas, wo er rauskommt, selber aus der Zentrierung auf den Begriff, selber auf die Zentrierung auf das Geistige. Deswegen finde ich das so eine wichtige Spur. Okay, ich mache mal weiter. Oh, jetzt habe ich mir das selber hier alles verstellt. Ich muss erstmal ein Manuskript wieder ordnen. Ach so, ja, ich habe es jetzt. Also, dieser Körperdiskurs bei Adorno, der hat mich dazu verleitet, das hat Spaß gemacht, mich genauer mit der Judith Butler auseinanderzusetzen. Die Judith Butler stellt die Kategorie des Körpers im Kontext poststrukturalistischer Theorien zur Debatte. Richtungsweisend, das wissen Sie, sind für Sie vor allem die Ansätze von Foucault und Austin. Und ihre Intention ist auf den ersten Blick den erkenntnistheoretischen Zielsetzungen von Adorno sehr, sehr ähnlich. Zur Kritik stehen bei ihr ebenfalls identitätslogische sowie naturalisierende Konstruktionen, die sozialen Zwang verleugnen. Sie wendet sich wie Adorno gegen Setzungen, die historisch Gewordenes ontologisch begründen und verstellt bei Adorno die Prämisse, dass alles Sinnliche auf Geistiges zurückzuführen sei, die Einsicht in die körperlich-materielle Seite von Erkenntnis. So ist es bei Butler, Zitat, die unkenntlich gewordene Wirkung der Macht, welche die Dichotomie von Intelligiblem und Materiellem aus sich hervortreibt. Auch bei Butler erscheint das weibliche Geschlecht als eines, das männlicher Logik restlos unterworfen ist. Und eine weitere Übereinstimmung ist festzuhalten, wie bei Adorno Erkenntniskritik Gesellschaftskritik ist, so ist bei Butler epistemologische Reflexion Sozialkritik. Ich würde nicht sagen Gesellschaftskritik, warum nicht, das kommt gleich noch. Sie erhebt Einspruch gegen Machtstrategien, die nicht identisches verwerfen, also ein sehr, sehr ähnliches Motiv. Ihr Protest richtet sich, der Gegenstand ist anders, aber das Motiv ist ähnlich. Ihr Protest richtet sich gegen eine Sexualpolitik, die nur zwei Geschlechtsidentitäten gelten lässt, also weiblich und männlich, und folglich alles diskriminiert, was sich nicht unter Heterosexualität subsumieren lässt, also Homosexualität, Transsexualität, Bisexualität, lesbisch sein und so weiter. Sie will solche Ordnungsvorstellungen als willkürlichen Zwang dekouvrieren und hofft, dass so Kritik praktisch werden kann. Es gilt, die Konstruktionen von Geschlechtsidentität in Anführungsstrichen so aufzubrechen, dass sie nicht mehr ständig aufs Neue diskursiv hervorgebracht, bestätigt und reproduziert werden. Also die erste Differenz ergibt sich eher aus der Fokussierung der Fragestellung als aus den Intentionen. Es geht Butler in erster Linie auf einen Angriff auf die Geschlechterordnung, die in ihrer systematischen Struktur von Adorno nicht thematisiert wird. Dafür behält Adorno Geschlechterkonflikte als Ausdruck gesellschaftlicher Aporien eher im Auge als sie. Und auch wenn wir das sehr spurenhaft bei ihm suchen müssen. Was macht die Butler? In Anlehnung an Foucaults genealogische Methode bezeichnet Butler die Vorstellung von zwei natürlichen Geschlechtern als Ursprungsmythos. Dieser Mythos wird in androzentrischen Machtdiskursen zur Geltung gebracht, die im Zwangsrahmen der Zweigeschlechtlichkeit eine phallokratische Ordnung aufrichten und aufrechterhalten. Die Rhetorik der Machtdiskurse hat juridischen Charakter, das heißt, sie sprechen Verbote aus. Es soll die Norm der Zweigeschlechtlichkeit eingehalten werden, die jedoch unter der Herrschaft nur eines Willens steht, also immer Butler, ja, dem männlichen Begehren. Also zur Heterosexualität ist ein sehr merkwürdiger Begriff, ob es sich da immer um hetero handelt oder ob nicht männlich dominiert, das ist sehr die Frage. Heterosexualität bedeutet demnach die Unterwerfung des weiblichen Körpers unter den männlichen. Das impliziert in einer epistemologischen Perspektive eine radikale Infragestellung der Vorstellung, soziale Geschlechtsidentitäten seien in körperlichen Geschlechtsmerkmalen fundiert. Solche Konzepte naturalisieren das bipolare Klassifikationssystem der Zweigeschlechtlichkeit und machen es so zu etwas Eindeutigem, das nicht in Zweifel zu ziehen ist. Identitätsbestimmungen, die nach dem Denkmuster verfahren, ein in sich stimmiger Körper, entweder männlich oder weiblich, ein in sich kohärentes Geschlecht, entweder Frau sein oder Mann sein. Zwei Geschlechtskörper, einen männlichen und einen weiblichen, eine Lebensform, nämlich die der Heterosexualität, die haben die Funktion, solche identitätslogischen Konstruktionen haben die Funktion, diejenigen aus der Sozietät auszuschließen, die sich dem Zwangssystem der Zweigeschlechtlichkeit nicht fügen. Weil sie eigene Vorstellungen von der Gestaltung sozialer Beziehungen folgen, werden sie als Subjekte ausgegrenzt. Zitat Butler. Das Verworfene bezeichnet genau jene nicht lebbaren und unbewohnbaren Zonen des sozialen Lebens, die dennoch dicht bevölkert sind von denjenigen, die nicht den Status des Subjekts genießen, deren Leben im Zeichen des Nichtlebbaren jedoch benötigt wird, um den Bereich des Subjekts einzugrenzen. Diese Zone der Unbewohnbarkeit wird die definitorische Grenze für den Bereich des Subjekts. Das finde ich eine wirklich ganz, ganz wichtige Bestimmung, die Butler hier macht, die für den ganzen Konstruktivismus erkenntnisleitend geworden ist, dass nämlich die Konstitution dessen, was Macht haben soll, nur dann gelingt, wenn es etwas anderes hat, was als Ausgrenzung den Gegenpol dazu bietet. Also das Nicht-Identische muss immer zur Bestimmung des Identischen dazu gedacht werden. Das hat manchmal der Sozialkonstruktivismus vergessen, aber wo sich Sozialkonstruktivismus mit Ethnomethodologie verbindet, ist das so ein Prinzip der Beobachtung von Ausgrenzungsprinzipien geworden. Das finde ich eine sehr wichtige Sache. Also, die Festlegung des Nicht-Identischen ist konstitutiv für die Bestimmung des Identischen. Butler macht in ihrer Erkenntniskritik auch vor den feministischen Gegenüberstellungen von Sex und Gender nicht Halt. Und Gender sollte doch gerade die soziale Konstruiertheit von Geschlecht bewusst machen. Butler benennt die epistemologische Falle in diesem Ansatz. Bleibt Sex einfach neben Gender als etwas stehen, das harmlos weiterhin biologisch genannt wird, dann bleibt auch der Bann des Mythos von der Zweigeschlechtlichkeit ungebrochen. In den Verkörperungen, die durch die Definitionen von Weiblichkeit und Männlichkeit festgelegt sind, lässt sich für Butler nichts ausmachen, was von kultureller Prägung unabhängig sein könnte. Deswegen ist ihr die Sex-Gender-Diskussion aus theoretischen und praktischen Gründen suspekt. Solange in feministischen Diskursen nicht darauf reflektiert wird, was denn das Desiderat biologisch bezeichnen soll, wenn alle sozialen Attribute von Gender abgezogen sind, dann bleiben auch die Naturalisierungen unangetastet, die so tun, als sei Sex etwas Ursprünglicheres als Kultur. Butler fragt, Zitat, wie müssen wir dann Geschlechtsidentitäten in Anführungszeichen reformulieren, damit sie auch jene Machtverhältnisse umfasst, die den Effekt eines vordiskursiven Geschlechts, also Sex für sie ist ein vordiskursives Geschlecht, hervorbringen und damit diesen Vorgang der diskursiven Produktion selbst verschleiern. Also indem man nicht sagt, was man eigentlich unter Biologie versteht, wird das Nichtgesagte dem Diskurs entzogen. Es ist also vordiskursiv. Und genau das ist ihre Intention, diese Schallgrenze zu durchbrechen. Ihre Antwort heißt: Die Differenz zwischen biologischem und sozialem ist unhaltbar. Sie muss durch die Entnaturalisierung des Biologischen aufgelöst werden. Geschlechtskörper und Geschlechtssubjekt haben von Anfang an eine unauflösliche kulturelle Genese. Hier beginnen meine Fragen. Und die sind durch Adorno angeregt. Was bleibt von der Materialität des Körpers übrig, wenn das Biologische im Sinne der menschlichen Physis aufgelöst wird? Wie lässt sich verhindern, dass sich das Leibliche wieder als vorrangig Intelligibles erweist, indem es zum Effekt von Diskursen erklärt wird? Das heißt allein durch den Machtwillen und durch Sprache konstituiert ist. Ließe sich Butlers Intention in der Begrifflichkeit von Adorno ausdrücken, wo würde man dann auf Grenzen stoßen? Man könnte versucht sein zu sagen, Butler will das, was am Körper für erste Natur gehalten wird, als zweite Natur entziffern. Denn wie für Adorno ist der Körper für sie ja gerade nicht etwas unmittelbar Seiendes und in seiner Natürlichkeit Intelligibles, sondern undurchschautes Resultat von kultureller Normierung und sozialem Zwang. Aber so lässt sich Butlers Position eben nicht beschreiben. Denn im Unterschied zu Adorno hat sie keinen Begriff von Gesellschaft, der die Analogie zwischen unabänderlichen Naturgesetzen und sozialen Entwicklungen nahelegt. Butler hat auch keine Vorstellung von Subjektivität, die sich innerhalb anhaltender Herrschaftsverhältnisse und deswegen immer nur in problematischer Weise durch sinnliche Entäußerung, körperliche und geistige Arbeit sowie sozialen Austausch konstituiert. Bei Adorno werden zwar Individuationsprozesse durch gesellschaftliche Formen der Über- und Unterordnung gebrochen, aber Subjektivität geht bei ihm nicht restlos in den bestehenden Sozialordnungen auf. Vielleicht dazu nochmal ein Zitat, weil das ist ja, Adorno wird immer so interpretiert, als wäre der Überhang des Objektiven so groß, dass das Subjekt keine Gegenkräfte mehr mobilisieren kann. Für Adorno ist das aber eine unausgemachte Frage. Das ist bedrohlich genug und muss es aussprechen, weil die Gesellschaft sich dahin entwickeln kann. Und es gibt Anzeichen dafür, es ist bei ihm aber nicht ausgemacht. Dazu ein Zitat. Bei ihm, die Prämisse muss Gültigkeit behalten, dass, Zitat, so sehr die Individuen Produkte des gesellschaftlichen Ganzen sind, so sehr sie als solche Produkte notwendig zum Ganzen im Widerspruch stehen. Also man muss, wenn man Adorno interpretiert, glaube ich, immer bei diesen Widerspruchskonstellationen bleiben. Butler hat eine Konstruktion, also bei Butler sieht das anders aus. Butlers theoretischer Ansatz beschränkt sich auf rhetorisch ausgeübte Macht. Herrschaft ist rhetorisch ausgeübte Macht. Und sie sucht eher das Wechselverhältnis von Macht und Ohnmacht, aber nicht so sehr die gesellschaftlichen Konstellationen, in denen sich diese Ohnmacht-Machtsverhältnisse konstellieren. Sie folgt Foucault in der Annahme, dass die Konstitution von Subjekt als, das müssen wir sehen, was das heißt, Materialisation von Diskursen gedacht werden muss. Subjektivität kommt daher ihrer Meinung nach nur dem Willen zur Macht zu, und das ist bei Foucault eine sehr stark anthropologisierte Geschichte. Butler diskutiert das nicht kritisch, übernimmt das nur so. Und Subjektivität derer, die hörig gemacht werden, ein Heidegger Motiv ist hier nicht zu überhören, erfolgt durch die Unterwerfung unter eine symbolische Ordnung, die durch hegemoniale Rhetoriken gesetzt wird. Also hier ist Althusser im Spiel, ich will das nicht weiter ausführen. Also die Menschen sind konfrontiert mit symbolischen Systemen. Die symbolischen Systeme rufen die Subjekte an, bitte folgt doch der symbolischen Ordnung. Der Althusser nennt das Anrufung, Impellation. und die Menschen lassen sich anrufen und unterwerfen sich der symbolischen Ordnung und nur dadurch gewinnen sie Subjektivität. Das ist die Konstruktion. Doch bleiben wir zunächst bei Ihrer Körperanalyse und erklären wir genauer, was sie in diesem Kontext unter Materialität versteht. Bei Butler verschiebt sich die, und ich orientiere mich hier sehr stark an dem Buch von Hannelore Bublitz, die Butler zur Einführung gerade jetzt rausgegeben hat, eine sehr, sehr gute Interpretation von Butler, ein sehr verständlicher Text, in dem man sehr gut nachvollziehen kann, was die Butler macht will. Bei Butler verschiebt sich die Bestimmung dessen, was die Materie des Körpers sei, auf die Prinzipien, nach denen er kulturell modelliert ist. Zitat, jetzt bei Bublitz, die Vorstellung von dem, was Frauen und Männern sind, spiegelt nicht Natur. Sie rühren von kulturellen Gewohnheiten her, die in soziale Machtbeziehungen eingebettet sind, nämlich Ideen über die Natur der Geschlechter, und diese entstehen aus Machtbeziehungen. Ich versuche mir sowas immer klar zu machen, durch Beobachtungen im Alltagsleben. Also nur theoretisch habe ich mir Schwierigkeiten, mir sowas klar zu machen. Aber wenn Sie mal sich beobachten, Frauen wie Männer, im Umgang mit dem anderen Geschlecht, dann werden Sie sehen, wie viel eingeschliffene Rituale uns dazu verleiten, den anderen als Mann oder als Frau sein. Und wenn wir es nicht wissen, wenn wir mit jemandem konfrontiert ist, der äußerlich nicht einschätzbar ist, also die Haare sind für einen Mann zu lang, für eine Frau nicht so, wie man sich das bei einer Frau vorstellt, die Brust ist zu klein für eine Frau, aber für einen Mann ist sie sichtbar und so weiter und so fort, die ganze Körpermorphologie kann man umgehen. Und wie verwirrend das ist, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, ist das nun ein Mann, mit dem ich da zu tun habe, oder ist das eine Frau, mit dem ich da zu tun habe? Oder ich komme nicht auf die Idee, einem Mann aus dem Mantel zu helfen oder einen Stuhl hinzuschieben oder wenn er sich eine Zigarette an, nach dem Feuer zu geben und so weiter und so fort. Dann einfach mal die Beobachtung, wie wir uns inszenieren als männlich und weiblich. Ich war jetzt neu beim Friseur, dafür hier diese Veranstaltung, nein, für Innsbruck, aber auch für hier, und saß neben mir ein junger Mann. Und er sagt zu der Friseurin, wissen Sie, Sie müssen mir die Haare so huschelig machen, so ganz huschelig. Ich muss kerlig sein. Ich muss kerlig sein, ich muss wie ein Kerl aussehen. Also ich brauche so strubbelige Haare. Ne? Dann wendet er sich zu mir und sagt, ich bin gar kein Kerl. Also daran sehen wir, wie sehr das stimmt, ja? Dass wir durch Sprache dazu gebracht werden, Vorstellungen zu haben, was männlich und was weiblich ist. Oder durch normierte Verhaltensanforderungen, das zu tun, was man im amerikanischen Doing Gender nennt. Ja? Also durch unser eigenes Verhalten immer wieder zu stabilisieren, das, worunter wir leiden. Okay, das meint die Butler, ja? Sie geht da allerdings noch ein kleines Stückchen weiter, als ich das jetzt so humoristisch gemacht habe. Die Vorstellung von dem, was Frauen und Männer sind, spiegelt nicht Natur. Sie rühren von kulturellen Gewohnheiten her, die in soziale Machtbeziehungen eingebettet sind, Ideen über die Natur der Geschlechter, Natur der Geschlechter in Anführungszeichen, und das entsteht aus Machtbeziehungen, in denen sich Diskurse mit Institutionen, Gesetzen, Programmen und so weiter zu einem strategischen Imperativ verbinden. Dieser verdichtet sich bei Butler in der Matrix, die einen Körper, ein Subjekt, erst für ein Leben im Bereich kultureller Integrabilität qualifiziert. Das heißt, wir müssen uns so verhalten, so inszenieren, dass wir im sozialen Verkehr miteinander, in Kommunikation und Interaktion, als Männer und Frauen erkennbar sind. Wenn wir das nicht sind, gibt es große Irritationen. Beim anderen, der weiß nicht, wie er sich uns gegenüber verhalten kann, und wir wissen nicht, wie wir uns dem anderen gegenüber verhalten können. Und nun gibt es ja die lange Debatte, dass gesagt wird, Augenblick mal, dieses mit den Geschlechtsidentitäten stimmt doch heute gar nicht mehr. Das löst sich ja auf, diese strenge Polarisierung, Mann, Frau, wir haben Transsexuelle, wir haben Homosexuelle, wir haben lesbische Lebensformen, wir haben Bisexualität und so weiter und so fort. Und ich denke, da weist die Butler sicherlich richtig darauf hin, dass dieser Hinweis so nicht gelten gelassen werden kann, weil wenn man sich das genauer anguckt, also meinetwegen Homosexualität bleiben Männer. Lesben bleiben Frauen. Transsexuelle wollen entweder Männer oder Frauen sein. Bisexuelle wollen beides sein. Das heißt, alles bleibt eingespannt in das Klassifikationssystem der Zweigeschlechtlichkeit. Nur denke ich, dass Butler einen Fehler macht. Sie meint, damit sei das System der Zweigeschlechtlichkeit nicht angegriffen. Das würde ich anders sehen. Wir wissen nicht, was aus solchen Bewegungen und Identitätsauflösungen folgt. Wir wissen nicht, was passiert, um es mal modernistisch auszusagen, wenn die Menschen heute in ihren Identitäten surfen. Mal das, mal das, mal das. Wir wissen es nicht. Und es gibt auch noch andere Gründe, dafür anzunehmen, dass das System der Zweigeschlechtlichkeit sich aus den Angeln hebt. Aber das ist eine andere Argumentation, können wir vielleicht in der Diskussion machen. Und ich denke, dass hier zu spüren ist, dass die Butler auf der einen Seite sagt, Geschlechtsidentitäten sind soziale Konstruktionen. Richtig. Aber jetzt geht sie einen Schritt weiter. Und sie geht davon aus, dass wir uns alle diesen Konstruktionen total fühlen, ohne Brechung. Und ich denke, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Man kann nicht von den sozialen Konstruktionen auf die Konstitution der Subjekte rückschließen. Das ist ableitungslogisch. Das ist identitätslogisch. Das macht sie. Und damit kommen ihr die ganzen Widersprüche nicht vor, die wir heute aber beobachten können. Also und gerade bei Frauen beobachten können, für die die alten Rollenbilder nicht mehr gelten, also die beruflich tätig sind und Familie haben, die Kinder haben und andere Tätigkeiten haben, die, wie man so schön sagt, im Beruf ihren Mann stehen, um auch wieder eine Rhetorik zu bringen, wo man zeigt, wie stark das geprägt ist durch diese Sprache. Niemand würde sagen, der Mann steht in einem weiblich konnotierten Beruf seine Frau. Niemand käme auf die Idee zu sagen, Männer gehen arbeiten außerhäuslich. Ich frage mich, wo die sonst hingehen sollten. Ne? Also Frauen arbeiten aber außerhäuslich. Also Sie sehen, wie stark Sprache prägt. Aber ich denke eben, und da gibt es auch gute empirische Untersuchungen für, dass das eben nicht stimmt, dass es Brechungen gibt. Und vor allen Dingen, wir haben nie von Geschlechtsidentitäten sprechen können. Nie. Und da gibt es gute Gründe, einige dafür will ich nennen. Also es geht mir zunächst mal darum, kurz zu zeigen, zu welchen Kurzschlüssen, welche Kurzschlüsse Butler unterlaufen, wenn sie die Geschlechteridentitäten dekonstruieren will, in der Annahme, dass Verhalten und Konstruktionen identisch sind. Schon die Konstruktionen sind nicht identisch. Darauf will ich jetzt hinaus. Also Butler schließt von der symbolischen Ordnung unmittelbar, und das ist schon ein adornischer Denkmodus, dem ich hier folge, nämlich immer, immer, immer wieder auf Widersprüche zu achten. Immer wieder sich in den Kopf zu nehmen, es klappt nicht so glatt, man kann nicht ableitungslogisch argumentieren. Butler schließt von der symbolischen Ordnung unmittelbar auf die reale Gestaltung von Individuationsprozessen. In der biografischen Konstitution von sozialen Selbstbildern und Selbstdefinitionen, zu denen die Vorstellungen vom eigenen Körper und der eigenen sexuellen Orientierung integral dazugehören, würde ich Butler total zustimmen, entsteht jedoch keine psychische Wirklichkeit, die in sich stimmig wäre. Bewusstes und Unbewusstes, Begehrtes und Abgewehrtes, Eingelöstes und Ambitionen, die noch im Fluss sind, liegen im Inneren jedes Einzelnen in Widerstreit miteinander. Die nicht identischen Momente im Subjekt lassen sich nicht so einfach durch äußere Machtdiskurse und auch nicht so einfach durch innere Disziplinierung bändigen. Sie verdanken sich nämlich einer psychosozialen Realität, die nicht nur sprachlich vermittelt ist, sondern körperlich. Sexualität entwickelt sich lebensgeschichtlich in der körperlichen Interaktion mit Bezugspersonen, die als Liebesobjekte gewählt werden. In sexuellen Besetzungen schlagen sich Körpererfahrungen nieder, die mit projektiven und introjektiven, das heißt imaginativen, Vorstellungen vom Ich und vom Anderen aufgeladen sind. Das Triebgeschehen aus psychoanalytischer Sicht ist keineswegs, wie es Butler Foucault folgend unterstellt, es ist keineswegs etwas Instinkthaftes, das von seiner Unterdrückung befreit wieder in seiner Ursprünglichkeit lebendig werden könnte. Nach Freud kommt Triebhaftes, das bei ihm zweifellos eine somatische Quelle hat, nur in Bewegung, weil es, Zitat Freud, ein Drängen auf ein Liebesobjekt hin ist. Also ohne Interaktion kein Triebschicksal, ohne Interaktion keine Entwicklung von Trieben. Triebschicksale sind darum immer konfliktgeladene Beziehungsschicksale, die nur bedingt durch den bewussten Willen, komme er von außen oder von innen, zu beherrschen sind. Doch nicht nur im Bereich des Sexuellen kann es wegen der Spannungen im Subjekt-Objekt-Verhältnis, die Relationen zwischen Liebe und Gegenliebe sind in den seltensten Fällen ganz ausgeglichen, keine unbeschadene Geschlechtsidentität geben. Auch Identifikationen, die in ihrer libidinösen Grundierung konstitutiv für die Wahl von sozialen Vorbildern sind, folgen nicht einer einzigen Spur. Kinder identifizieren sich mit Mutter und Vater, Frauen und Männern. Und gerade in der Verfolgung des Antriebes, so sein oder so werden zu wollen, wie die zu Leitbildern genommenen Ideale, gehen Mädchen einen anderen Weg als Jungen. Sie unterwerfen sich, die Mädchen unterwerfen sich nicht eindimensional der traditionellen normativen Forderung, in die Fußstapfen der Mutter zu treten. Sie identifizieren sich ebenso mit dem Vater. Das schlägt sich in der Fähigkeit und Bereitschaft nieder, Grenzziehungen zu überschreiten, die soziokulturell zwischen weiblich und männlich konnotierten Praxisfeldern gemacht werden. Das hat allerdings einen Preis, und dabei spricht auch gegen Butler. Wir finden eher bei Frauen, die sich in professionellen Männerdomänen vorwagen, eine Inkohärenz zwischen sexuellem Selbstbild und beruflichem Selbstverständnis als bei Männern. Da gibt es gute Untersuchungen. Ich verweise nur auf eine, die Untersuchung von der Morschhäuser, die Frauen Facharbeiterinnen gemischten Teams mit Facharbeitern untersucht hat und die das sehr gut nachgewiesen hat. Jungen halten aus Gründen, die ich hier nicht näher ausführen kann, an der Identifizierung der Mutter als Liebesobjekt fest und lehnen Frauen als Vorgaben für die Ausbildung ihres Ich-Ideals ab, eher ab. Und auch das hat Konsequenzen. Die Verweigerung, sogenannte weibliche Tätigkeiten wie zum Beispiel Hausarbeit oder Care-Work zu übernehmen, hat wohl hier eine ihrer Wurzeln. Zum anderen, nächster Kritikpunkt, an der Identitätslogik von Butler. Butler löst das Biologische im Körper auf, ohne, und das ist jetzt das Motiv von Adorno, ohne Körperempfindung, Körpergefühle und Körpererfahrung in ihrer Vorstellung vom Somatischen aufzubewahren. Zitat, Physis wird in Diskursen abgelagert. Ich hoffe nicht. Und auch da, wo nicht Rhetorik, sondern handfeste Techniken im Spiel sind, ist der Körper materialisiert in seiner Verkörperung als Normeffekt. Angesichts der Anstrengungen der Gentechnologie, die technoscientifische Steuerbarkeit alles Lebendigen durchzusetzen, ist die soziologische Relevanz dieser Sichtweise nicht zu übersehen. Und unter dieser Perspektive der Biogenetik, der Biotechnik, sagt Butler, Gesellschaft manifestiert sich im Körper. Es ist also im Grunde nicht der Körper, der performativ immer wieder produziert wird, vielmehr materialisieren sich Gesellschaft und ihre symbolische Ordnung im Körper. Beide reproduzieren sich durch Materialisierung des Körpers durch Machtdiskurse. Da ist eine Menge dran. Da ist eine Menge zu untersuchen, wie heute durch Machtdiskurse, was die Gentechnologie alles kann, mit Körpersubstanzen umgehen wird. Männlichen wie weiblichen. Es ist keine Sache mehr, dass nur Frauen Opfer der Reproduktionstechnologie sind. Also das kann nicht ernst genug genommen werden. Aber es gibt auch soziale Gegenbewegungen gegen solche Intentionen, also wie zum Beispiel Gehorsam unter Protest, das ist ein Begriff von Ferenczi, oder auch offener Widerstand. die Butler ausblendet. Untersuchungen zum Beispiel, die der Frage nachgehen, wie Frauen auf die mehrfache Konfrontation mit der Methode der In-vitro-Fertilisation reagieren, zeigen, dass wiederholte Versuche, sich den Kinderwunsch auf künstlichem Wege zu erfüllen, bei Frauen auf, im wahrsten Sinne des Wortes auf Schmerzgrenzen stößt. Obwohl sich die behandelnden Frauen zunächst dieser Technologie kritiklos überlassen, führen die leidvollen Erfahrungen am eigenen Leib und die Enttäuschung über eine Reproduktionsmedizin, die ihre Versprechungen auf absehbaren Erfolg nicht einlöst, dazu, sich von ihr abzuwenden. Da gibt es eine hervorragende Untersuchung von der Sarah Frenkel. Und auch die Motivstruktur für die Akzeptanz, mit der Eingriffe in den eigenen Körper zugelassen werden, sind nicht auf Unterwerfung und der Machtdiskurse zu reduzieren. Der Kinderwunsch ist nur zum Teil Effekt von Überredungsstrategien, die Frauen auf die Mutterrolle festlegen und damit zu Hause halten wollen. Der Wunsch, ein Kind zu gebären, hat auf Seiten des weiblichen Subjekts wie das Begehren, Nachkommenschaft zu zeugen, auf Seiten des männlichen Subjekts auch eine selbstbestimmte Seite, die nicht einfach mit Konvention abgetan werden kann. Kinder um sich haben zu wollen, ist auch Ausdruck der Sehnsucht, sich im Erwachsenendasein ein Stück Kindheit im Leben mit Kindern zu bewahren. Und das Denken in patrilinearen und matrilinearen Genealogien enthält, vor allem in dem Begehren auf der Priorität der väterlichen Abkommenschaft, sicherlich Herrschaftsaspekte. Aber es ist auch eine Form kollektiver Erinnerung. Und ich denke, solange es den Zusammenhang gegeben hat zwischen Fortpflanzung und Sexualität, sind die ganzen Dimensionen von Zweigeschlecht und Identität nicht auf männliche Machtkurse zu reduzieren. Denn die Fortpflanzung der Gattung war ein gemeinsames Problem. Dass die Männer daraus eine Macht gemacht haben, nämlich die Macht der Geburtenkontrolle, ist eine Sache. Aber der gesamte Zusammenhang Zweigeschlechtlichkeit hat nicht einfach nur was mit Weiblichkeits- und Männlichkeitsbildern zu tun und deren Konstruktion, sondern er hat was mit dem ganzen Problem des Bevölkerungserhalts zu tun. Und das übersieht Butler vollkommen. So, das war der zweite Teil. Auch wieder erst Schluss. Und dann könnt ihr entscheiden, ob noch ein dritter Teil folgen soll oder nicht. Der dritte Teil wäre ein gesellschaftstheoretischer Teil, diese doppelte Relationalität. Ja, das hängt von der Diskussion ab, die wir offen führen sollten. Also es ist jetzt nach meiner Uhr 8:58. Um 12.30 Uhr müssen wir aufhören. Ja. Ja. Bitte sehr. Werden Sie vielleicht doch, weil ich höre von Frau Jornes, weil das aufgenommen wird, später verwertet werden soll. Ja, also ich fand es sehr interessant, was Sie vorgetragen haben. Ich habe mich auch so ein bisschen diesen Fragen beschäftigt und ich diesen Moment, den Sie bei Adorno betonen, also dieses Nicht-Aufgehen des Leiblichen in der Sprache oder ich habe mich gefragt, ob da dieser Moment auch bei Marcuse eigentlich weitergedacht worden ist, also in Triebstrukturen Gesellschaft, wo er dann diese Bestimmung des Menschen als polymorph pervers, dann das noch bei Freud vorkommt, und dass er dann der Meinung ist, dass in einer künftigen befreiten Gesellschaft dann es gäbe die Möglichkeit einer progressive Regression, glaube ich, wie er das nennt. Und ich wollte Sie nur fragen, also was Sie von diesem Ansatz halten, also ob da vielleicht auch mit diesem Problem etwas anfangen ließe. Ja. So sehr mir Marcuse mehr liegt als Butler, um das gleich vorweg zu sagen, und so fasziniert ich mal von diesem Buch war, Triebstrukturen Gesellschaft, so sehr muss ich heute sagen, dass irgendwo die Butler differenzierter ist. Denn irgendwo fällt der Marcuse nicht der Freud und nicht der Adorno, aber der Marcuse, in eine Positivierung dieser Triebstruktur hinein. Er tut so, als sei, befreie man. Ich denke, dass die Foucault'sche Idee, dass der Freud im Kopf hatte, na, Trieb ist etwas Naturhaftes und das wird denaturalisiert und wenn man es befreit von dieser, na, dann haben wir wieder die ursprüngliche Sexualität. Und ein bisschen sowas steckt in dem Marcuse. Und er betont auch stärker die Lustmomente, also in seinem Orpheus-Bild und in seinem Bild des Musizierenden, der die polymorphische Triebstruktur dann in Ästhetik umsetzt und so Geschichten. Er malt etwas, eine positive Utopie, was Adorno sich verboten hätte. So blank zu machen, also einfach eine positive Utopie. Was mir fehlt heute, damals war ich total begeistert und habe mir gesagt, oh Gott, dieser Adorno mit seinen ganzen negativen Geschichten, wunderbar, da ist was Positives, ja? Das hat mir gut gefallen. Heute würde ich das brechen. Heute würde ich da, habe ich da ein gebrochenes Verhältnis. Ja, und da finde ich so unrichtig der Butler gebe in der Interpretation der Psychoanalyse. Ja, aber man kann mit ihr das verteilen. Man kann sagen, du hast das falsch gesehen. Ne? Was du eigentlich willst, ist da schon drin. Oder aber man kann es auch gegen sie kehren und sagen, du siehst das auch nicht widersprüchlich genug. Ja. Aber das wäre zunächst mal, ich meine, nicht umsonst ist dann auch der Marcuse derjenige gewesen, der auf die weiblichen Sekundärtugenden und Kontrasttugenden hingewiesen hat und dann das Weibliche positiviert hat. Ne? Und da auch da gilt einfach hier, was hier gesagt wird, ich kann keine Subjekttheorie des Weiblichen entwerfen, indem ich so tue, als könnte ich die Geschichte der Unterdrückung unterlaufen, ausklammern oder sonst etwas. Ich muss durch diese Brechung hindurch, ehe ich überhaupt irgendetwas sagen kann, was das Weibliche sein könnte. Ich kann es nicht ohne diese Geschichte. Das gilt für den Trieb ganz genauso. Für das Triebgeschehen ganz genauso. Ich möchte gerne noch mal realisieren. Ich habe noch eine Frage, noch mal verrückt. Wenn Sie vielleicht auch bitte die ganze Problem irgendwie bei der Haus. Ja, nur ganz kurz, also, aber glauben Sie nicht, dass das auch bei Marcuse doch historisch bestimmt ist? Das ist nicht einfach eine erste Natur, was irgendwie außerhalb der Geschichte steht, sondern dass auch bei Horkheimer, das heißt die Anthropologie des bürgerlichen Zeitalters, also dass innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft dieser Zwang zur, also dass der menschlichen Leib zum Arbeitsinstrument wird und dass sowohl auf der ontogenetischen als auch auf der phylogenetischen Ebene diese Prozesse. Vollkommen richtig, da widersprechen wir, das ist so. Die Frage ist nur, was heißt Denaturalisierung? Also durch die Geschichte sind wir denaturalisiert worden. Was ist die Natur, die dann denaturalisiert wird? Können wir über diese Natur, die da im Prozess der Zivilisation entstellt wird, entfremdet wird, verdinglicht wird, können wir über die etwas sagen? Nein. Wir wissen es nicht. Können wir nicht. Und das ist das. Also ich stimme dem Marcuse zu in der Analyse, was Repressivität aus Sexualität und allem anderen gemacht hat. Dem ist zu folgen, wenn das nicht auf dem neuesten Stand ist. Aber da sind viele, viele Sachen, die nach wie vor aktuell sind. Aber den Kurzschluss zu sagen, ich weiß aber, was dahinter ist, das müssen wir befreien und dann haben wir das Potenzial für eine glückliche Gesellschaft, das können wir nicht, meiner Meinung nach. Ja, ich möchte genau an diesen Punkt wieder anknüpfen. Ein Zentralproblem und zugleich eine zentrale Herausforderung des Poststrukturalismus ist eben die Tatsache, dass gewisse Stränge in ihm, ich bin nicht überzeugt, dass es Foucault war, aber bei Lyotard und bei Lacan in gewisser Hinsicht, diese ja fundamentale Versprachlichung allen menschlichen Seins. Böse Zungen haben als eine führende Feministin in Israel schwanger war, als gefragt wurde, was wird es, ein Junge oder ein Mädchen, haben die Antwort war, es wird ein Text. Das heißt, das Problem liegt darin, meine ich, dass wenn wir diese Axiomatik ernst nehmen, dann müssen wir Adorno, Marcuse, also denjenigen, denen unter anderem auch diese Konferenz gewidmet sind, doch irgendwie abfordern zu sagen, was heißt denn das, anders als nur verbal postuliert, dass nicht alles aufgeht in Sprache, Kultur und Gesellschaft. Das heißt, was ist dieses Stück Natur, das da noch übrig bleibt? Und ich fürchte sehr, dass es da nur zwei Ebenen gibt. Die eine ist eine nichtsprachliche Ebene der unmittelbaren sensuellen Erfahrung. Und selbst da würde Lacan sagen, aber auch das ist schon wieder verbildlich, beziehungsweise... Würde Adorno auch sagen. Oder eben die Ebene, wo die Sache sozusagen dem Zweckhaften entzogen wird, also in der Ästhetik, in der ästhetischen Erfahrung, in der Kunst und so weiter, dass da noch etwas ein Stück, aber das ist natürlich schon total Kultur. Das heißt also, ich kann natürlich der Butler den Vorwurf machen, dass sie zu sehr in Richtung von Nurture und zu wenig Nature mitdenkt, aber ich kann es ihr nur über ihren eigenes Medium klar machen. Und da behält sie zunächst mal recht. Das heißt, ich kann es ihr nur sprachlich beibringen. Ich kann es ihr in keiner anderen Art und Weise beibringen. Das heißt, ich postuliere etwas hier, das im Grunde genommen nur kulturell verhandelbar ist. Wenn es etwas gibt, das da noch nicht restlos aufgeht, also wenn eine Theorie des nicht restlos Aufgegangenen besteht, dann muss ich natürlich auch sagen, es genau benennen können, was ist da nicht restlos aufgegangen, wenn ich dann mich nur mit dem Begriff begnüge, also beispielsweise ein Stück Sexualität oder ein Stück Biologie oder und so weiter, komme ich eigentlich kein Stück weiter. Das ist dann, du hast Recht oder du hast Unrecht und so weiter, da kommen wir nicht weiter. Jetzt noch eine letzte Bemerkung, dann setze ich mich wieder hin. Sie sind so ungeduldig heute. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für das Postulat, das natürlich nicht bei Butler beginnt, sondern bei Nietzsche und bei Marx schon angelegt ist, nämlich die Frage, wenn alles Machtkonstruktionen sind in der so bestehenden Gesellschaft, dann ist natürlich auch die Frage, was das Widerständische anders ist als das, ich habe das gestern schon irgendwie mal in einem anderen Zusammenhang thematisiert, als die rationalisierte Subjektivität der Ohnmacht. Das heißt, wenn Sie dann sagen, ja, aber es gibt doch Widerstände in der Gesellschaft, ist noch immer die Frage der hegemonialen Zentralstruktur und die dann auch die Rente immer mit auffrisst und so weiter. Also man kommt der Butler, die mir viel Kopfzerbrechen bereitet, nicht bei, indem man sagt, ja, aber wir können auch das andere denken. Das andere Denken wäre auch nichts anderes als eine kulturelle Konstruktion. Und zum anderen ist die Allmacht der Macht sozusagen, ja, auch nicht wegputzbar. Schon bei Marx nicht und bei Nietzsche nicht und erst recht dann nicht bei Butler. Okay, das sind viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal damit umzugehen. Das erste ist, ich würde niemals sagen, es bleibt ein Rest im Sinne von Natur. Oder es bleibt ein Rest im Sinne etwas nicht auflösbaren, im Sinne einer kruden Materialität. Das würde Adorno nie sagen. Es ist immer vermittelt durch Bewusstsein, es ist immer vermittelt durch Geschichte, es ist immer vermittelt durch Begriff. Es gibt eine sehr schöne Formulierung von Adorno, wo er sagt, Adorno denkt ja sehr stark in Aporien, das hat er vom Kant gelernt. Er sagt, wir können nicht ohne Erfahrung auskommen, aber Erfahrung kann nicht ohne Theorie auskommen. Wir kriegen beides nicht zusammen, aber wir können auf beides nicht verzichten. Das ist also in Aporien zu denken und nicht versuchen, Aporien methodisch aufzulösen, wie es die Poststrukturalisten machen. Das finde ich schon eine wichtige Spur. Das Zweite ist, Adorno hat nicht sprachtheoretisch reflektiert. Das ist wirklich auch ein Manko. Und er hat zwar etwas anderes nicht getan, wo ich auch denke, wo ein großes Defizit in seiner Theorie ist. Er hat sich nämlich keine Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich Klischees, Vorurteile und alles, was er da angegriffen hat, wie die im Alltag zustande kommen. Also er hat da ist ein richtiges Moment von Habermas an der Kritik an Adorno, dass er die Intersubjektivität die Konstruktionen geschehen interaktiv. Ja, das sind die, dann, er findet nicht im Philosophen Begriff oder so etwas, und das ist es dann. Da decken sich nicht einige was aus oder so etwas. Es entsteht in Alltagspraxis. Aber das genau ist gegen Butler auch zu wenden. Und gegen die radikale Entsubjektivierung des Subjekts. Wenn Konstruktionen in Alltagspraxis gemacht werden, dann sind die Herrschenden, können die auch nie ganz sicher sein, ob es im Sinne ihrer Herrschaft gemacht ist. Dann ist auch Machtdiskurs abhängig von der Ohnmacht. Das ist das eine. Das zweite ist, ich würde Ihnen sofort recht geben, dass man an nichts festhalten kann, an gar nichts, wenn es nicht den Weg über die Selbstreflexivität macht, über die Reflexion macht. Und das, was Adorno der sprachtheoretischen, also diesem Linguistik-Turn, immerhin entgegenzuhalten hat, das ist ein Insistieren auf den Begriff. Und das Nicht-Identische ist eben nichts Begriffliches. Es ist etwas Begriffliches. Das heißt, begrifflich heißt ja nichts anderes, es ist vermittelt. Und wenn man das denkt, dann ist die Frage, wo kommt man weiter? Also mit diesen reinen sprachtheoretischen Geschichten, die Sprache selber nicht in Frage stellen. Ja, also die so tun, als sei das etwas in sich Identisches. Das ist es doch nicht. Diskurse und Gegendiskurse sind widersprüchlich und ich weiß nicht was, da sind Brüche drin. Das ist nicht ein Machtkomplex. Ich kann das auch gesellschaftstheoretisch begründen, was ich jetzt sage. Aber genau, was der Adorno mit dem Rest meint, ist doch immer nur das, wovon wir glauben, dass wir es begrifflich erfasst haben und wir haben es aber nicht begriffen und deswegen beherrscht es uns. Es ist überhaupt nichts Begriffliches, was Adorno als Nicht-Identisches hat. Insofern stimmt immer dieser Vorwurf, da wird was substantialisiert oder da wird dann irgendwas Natur festgehalten oder da bleibt irgendein Rest, ne? Als wenn das dann so eine verdinglichte Materialität wäre. Nein, gerade dagegen verwahrt sich Adorno ja. Also man müsste nochmal genauer gucken. Also für mich steckt eigentlich hinter diesem Ganzen, womit ich mich jetzt beschäftige und was mich umtreibt, das ist, dass wir im Augenblick in der Soziologie und auch in der feministischen Theorie völlig auf dem Dampfer abfahren Konstruktion. Das ist wichtig, das ist richtig. Konstruktionen konstituieren soziale Wirklichkeit, ganz ohne Frage. Es hat alles, man kann immer sagen, alles Konstruktion. Aber dann kommt die nächste Frage, was konstituiert denn die Konstruktion? Und diese Konstitutionsperspektive, die ist raus aus der Wissenschaft, aus der Sozialwissenschaft. Deswegen ist sie so arm. Das enthistorisiert, das bringt die Wissenschaft um die Metaebene, nämlich die Reflexionsebene, die erkenntnistheoretische Ebene. Das verwandelt alles in sture Methodologie und zwingt uns auf die Meso- und Mikroebene. Und da finde ich schon beim Adorno einen Impuls, an dem sich festzuhalten lohnt. Okay, jetzt bin ich ein bisschen emphatisch geworden, aber das liegt halt eher daran, dass ich mit diesem Problem kämpfe, nicht, dass ich sie gelöst hätte, sondern dass das wirklich handfeste Probleme geblieben sind. Ja, ich möchte gerne bei einem Punkt nochmal nachfragen, der mich besonders interessiert hat, das Surfen in Identitäten. Was ja einhergeht mit dem Gedanken des Endes der Zweigeschlechtlichkeit, und ist da nicht im Grunde so ein Stückchen positive Utopie enthalten in der Idee, wenn wir aus dem Korsett der Zweigeschlechtlichkeit herauskommen, dass sich dann größere Freiheitsspielräume für Individuen ergeben. Und die Frage ist aber, denke ich doch, ist das nicht auch etwas in dieser Bindung und dieser Begrenzung, aber auch ein Stück Haltendes, was wir vielleicht auch brauchen und Sicherheiten schafft, die immer auch Ausschlüsse sind, aber doch auch etwas Notwendiges im Sinne von Ritualisierung, die uns auch einen Ort gibt. Und der ist dann nicht immer überall, sondern hat etwas Begrenztes. Ist der Gedanke, dass die Zweigeschlechtlichkeit vielleicht als vielfältiger definiert werden könnte, aber ob sie in dieser Form aufzulösen ist im Sinne von Surfen und was das bedeutet für Subjekt. und für die Möglichkeit des Subjektes? Das finde ich eine wichtige Frage, zu der ich dich bitten würde, noch einmal mehr zu sagen. Ja, ich habe ja nicht umsonst diesen Begriff Surfen gewählt und ein bisschen an die Internetkultur angespielt damit. Also zunächst einmal denke ich, die Butler hat ja diese Geschichte mit dem Inszenieren, ne? mit der Maskerade, das hat sie ja von dem Genie. Und das ist ja zunächst mal zu verstehen als Herrschaftskritik. Also es geht ihr ja nicht darum, dass keine Menschen mehr heterosexuell sein sollen. Mein Gottes Willen, wenn sie es wollen, dann sollen sie es, ne? Würde sie sagen, das ist doch gar nicht ihre Sache. Es geht darum, nicht darum, Heterosexualität aufzuheben, es geht darum, das Zwangssystem der Zweigeschlechtlichkeit aufzuheben. Und dass das irgendwo ein Grundpfeiler ist für die ganzen Naturalisierungen Weiblichkeit, Männlichkeit, die dann wieder eingehen in die geschlechtliche Arbeitsteilung, in die berufliche Segregation, in die Nichtpartizipation der Frauen in der großen Politik und so weiter und so fort, das ist doch überhaupt nicht zu übersehen. Dass es da einen Zusammenhang gibt, dass es immer noch einen Stützpfeiler von Naturalisierung gibt, das ist die Zweigeschlechtlichkeit, guckt doch hin, zieht die Leute doch aus und dann wisst ihr doch, dass es das gibt, ne? So, und das ist erstmal die Stoßrichtung, die teile ich. Dann ist noch gar nicht gesagt, ob die Vervielfältigung von Lebensmöglichkeiten aus dem anderen Elend herausführt. Das ist eine zweite Frage. Nur genauso offen ist, wenn das Geschlechterverhältnis irgendwo mal angeknackt ist und an diesen Weiblichkeits-Männlichkeits-Stereotypen hängt tatsächlich sehr, sehr viel an diesen Konstruktionen im Gewaltverhältnis zwischen den Geschlechtern, dann wissen wir nicht, was da sonst noch ins Rutschen kommt. Ich war jetzt neulich mal ganz verblüfft, die Stelle habe ich x-mal gelesen, aber sie ist nicht bei mir hängen geblieben. Aber jetzt erst habe ich gedacht, Donnerwetter, ich habe nochmal den Aufsatz gelesen im Zusammenhang mit Lehrbetrieb über Individuum und Organisation. Und da schreibt der Adorno ganz am Schluss, und zwar so nebenbei, also man kriegt die Emphase, mit der er das schreibt, gar nicht mit. Da schreibt er, könnte es nicht sein, dass gerade da, wo wir es nicht vermuten, im Privatbereich die Revolution losgeht. Er sagt nicht Revolution losgeht, ich sage es jetzt so. Das hat mir zu denken gegeben. Und das wird umso wichtiger, wenn man das Geschlechterverhältnis anguckt, als eine Konfiguration von Herrschaftsverhältnissen, das ein Stützpfeiler für gesellschaftliche Verhältnisse ist. Und das wird immer nicht gesehen. Wenn da was bricht, wenn da sich was auflöst, das hat Konsequenzen für die Gesamtgesellschaft. Davon bin ich überzeugt. Und wo das losgeht, wissen wir nicht. Dass das auch ganz negative sei, nicht negativ, also dass es unheimlich ambivalent ist. Ich erzähle jetzt noch eine Geschichte. Das habe ich jetzt neulich mal. Ich war in Leicester in England und bin dann abends mit meinem Mann in eine Kneipe gegangen, in eine Pub. Und da waren drei jugendlichen Gruppen. Die eine saß da, die andere saß da, die andere saß da. Die eine waren so junge Pärchen, vielleicht so 16 bis 18. Kunterbunt in Farben, also taten einem die Augen weh, aber unheimlich nett und gingen nett miteinander um und schmusten und so, also zweigeschlechtlich, aber nicht nach dem traditionellen Muster. Dann war eine Gruppe von jungen Mädchen, eine reine Mädchengruppe, die waren auch so 18, 19, auch abenteuerlich gekleidet, ob ich das schön fand, ist eine andere Sache, aber sehr weiblich betont, sehr körperbetont. Und mit ausgesprochenen Ritualen, also die nahmen immer ihre Bierflaschen, klickten die aneinander und dann ging ein Liebesbrief rum und alle leckten mal an dem Umschlag. Es war abenteuerlich, was die für Rituale hatten als Mädchengruppe, ja, und ungeheuer selbstbewusst. Nachts da in der Kneipe. Aber eine ganz ausgesprochene Mädchengruppe. Und dann war eine Gruppe von jungen Sportlern, alle in schwarzer Kluft, schwarze T-Shirts, schwarze Jeans, schwarze Wuschelköpfe. Und sie ging unglaublich erotisch miteinander um. Es war überhaupt nicht zu übersehen, dass in diesem sportiven Klima sehr viel erotisch aufgeladene Körperkontakte waren. Also einmal eine männliche Gruppe, einmal eine weibliche Gruppe, einmal eine mischige Gruppe, die offensichtlich also wirklich spielten mit den Identitäten. Und alle blieben im System der Zweigeschlechtlichkeit. Aber meinen Vorstellungen von Heterosexualität, mit denen ich aufgewachsen war, das entsprach dem nicht. Da waren in der Öffentlichkeit ganz andere Dimensionen vom Umgang miteinander im Spiel. Das fand ich als befreiend. Was die morgens, also es war nachts um 12, ne? Was die morgens um 8 oder 9 gemacht haben, das war eine kurze Szene, die einen Fingerzeig darauf gab. Das hat mich nämlich dazu geführt, von dem Surfen zu reden. Es kam eine junge Frau in die Kneipe, ordentliche Jeans, ordentliche Schuhe, also ein schickes Mäntelchen, diese Flanellmäntelchen, die die so jetzt haben, mit Grau, so eng anliegen und so weiter. Das flog als erstes in die Ecke, zack, weg. Dann kam ein sehr, sehr ordentliches T-Shirt mit Blümchen zutage. Zack, über den Kopf gezogen in die Ecke. Und darunter war dann ein weit dekolletiertes, durchsichtiges, schwarzes Netzhemdchen. Ja? Und dann gehörte sie dazu. Und die hat sich bestimmt alles wieder angezogen, ist rausgegangen und war dann wieder die andere. Also Surfen in den Identitäten. Wie, ob das gut geht, was sich da bahnbricht, was sich da umstrukturiert, ich weiß es nicht. Aber nicht nur, ich fand das nicht nur amüsant, ich fand das auch ermutigend, ich fand das auch angenehm. Okay. Zeit ist fast um. Ja, wir haben noch eine bekannte Stunde. Die Frage ist, ob wir jetzt noch weiter diskutieren wollen, ob Sie noch Fragen offen sind, die Sie interessieren, oder ob Sie... Also gut, dann mache ich den Rest nicht mehr als Referat, sondern mache es einfach freihändig, was ich meine. Also ich hatte ja gesagt, dass Adorno einen Gesellschaftsbegriff hat, den man mit diesem Begriff der Konstellation. Und dass, wenn man diesen Begriff ernst nimmt, dann kommt man dazu zu sehen, dass man nach Belichtung fragen muss und dass man nach Relationen innerhalb der Segmente der Gesellschaft fragen muss. Und das lässt sich ja sehr schnell feststellen, dass es innerhalb dieser Konstellation eine Rangordnung zwischen den gesellschaftlichen Sektoren gibt. Also Militär, Staat, Ökonomie, Kulturbetrieb, Familie ganz hinten, Bildungssystem ganz hinten, Gesundheitswesen ganz hinten. Also es gibt und die gesellschaftlichen Sphären haben unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Entwicklung der Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Das ist eine Form der Relationalität. Und ich habe mich nochmal weiter gefragt, wieso wird dann eigentlich ein Widerspruch oder ein Paradox in der gesellschaftlichen Organisation, in der Soziologie eigentlich nie benannt? Nämlich, dass alle diese Bereiche voneinander interdependent sind. Alle hängen voneinander ab. Keine kann ohne die andere existieren. Aber dieser Form der wechselseitigen Abhängigkeit entspricht nicht das Organisationsprinzip. Das dürfte dann nämlich nicht hierarchisch sein, nicht in der Weise hierarchisch. Und dann war die nächste Frage, wodurch wird das eigentlich verdeckt? Das wird ja auch wenig thematisiert. Warum wird auch nicht mehr an die Gesamtgesellschaft, an solche Gesamtorganisationsformen herangegangen? Und da habe ich nochmal an den Marx gedacht, an dieses paradoxe Organisationsprinzip, was er im Kopf hat, nämlich Trennung der Bereiche bei unterschwelliger, nicht erkennbarer Rekombination. Also Arbeit und Lohnarbeit und Kapital werden als getrennte Faktoren des Produktionsprozesses auf dem Arbeitsmarkt getauscht. Aber im Produktionsprozess werden sie wieder kombiniert. Und zwar unter dem Diktat des Kapitals, Arbeitskraft, variables Kapital. Das heißt, die Rekombination etwas vorher getrennten als Quelle von Mehrwert wird nicht gesehen. So, und so etwas Ähnliches ist in der gesellschaftlichen Gesamtorganisation auch. Alle Sphären sind gegeneinander abgetrennt und erscheinen auch als getrennt und werden auch in der Soziologie als getrennt untersucht. Die einen haben einen Arbeitsmarkt, ein anderes Beschäftigungssystem, die anderen beschäftigen sich mit Bildung, mit Ausbildung, nichts mit Familie. Aber was eigentlich, wie durchlässig eigentlich diese Systeme gegeneinander sein müssen, diese Sphären, damit das Ganze überhaupt funktioniert, danach wird nicht gefragt. Und damit wird auch nicht gesehen, wer das eigentlich macht, die Verknüpfung. Das machen nämlich die Menschen, die in den Bereichen hin und her gehen. Die müssen die Unvereinbarkeiten im Wechsel der Bereiche aushalten. Sie tun das, aber sie wissen gar nicht, dass sie da etwas gesellschaftlich verknüpfen, was sozial auseinandergerissen ist. Und das gilt ganz besonders für Frauen. Frauen halten die beiden Arbeitsformen zusammen, nämlich Produktion von Lebensmitteln und Produktion von Leben, die eigentlich zusammengehören, indem sie beides machen, Berufsarbeit und Familie. Aber sie wissen es nicht. Sie tun es, aber sie wissen es nicht. So, das war ein Paradox, inne zu werden in der Gesellschaft, in der Organisation von Gesellschaft. Und dasselbe Paradox finden Sie im Geschlechterverhältnis, genau dasselbe. Die Geschlechter sind voneinander abhängig, in der Familie, überall. Aber das Verhältnis der Reziprozität, das Verhältnis der Interdependenz führt nicht zu einem Egalitätsprinzip, sondern im Gegenteil, es ist Ungleichheit, soziale Ungleichheitslagen zwischen den Geschlechtern. Das waren zwei Gedankengänge. Jetzt, angeregt durch diese gesellschaftstheoretischen Überlegungen, habe ich sehr stark gemacht in der Frauenforschung die Frage, was heißt eigentlich Geschlechterverhältnis, also nicht Gender Relations, nicht Beziehung, nicht dies und das, ne? Sondern was ist eigentlich ein soziales Verhältnis? Das lässt sich nicht klären, ohne dass man auf den Relationalitätsbegriff geht. Ein Verhältnisbestimmung ist eine Relation. Also mussten die Relationen bestimmt werden in allen Geschlechterarrangements, wo die Frauen und Männer aufeinander stoßen. Und erst wenn man klären kann, ist das durchgängig hierarchisch, dann kann man von einem Geschlechterverhältnis reden. So. Und dann, als ich darauf kam, habe ich gedacht, so, und jetzt liegt doch eigentlich nahe, noch einen letzten Schritt zu machen, nämlich die beiden Relationalitäten, die in der Gesellschaft zwischen den sozialen Sphären am Werk sind und die im Geschlechterverhältnis wirksam werden, zusammenzudenken. Und dann kommt etwas ganz Einfaches dabei raus, was ganz Simples. Die Männer haben im Geschlechterverhältnis die besseren Karten, weil sie in allen gesellschaftlichen Sphären der Rangordnung die wichtigeren Positionen haben. Das heißt, ganz offensichtlich folgt die Hierarchie im Geschlechterverhältnis der Rangordnung der gesellschaftlichen Sphären. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Becker-Schmidt, für die außerordentlich sorgfältig differenzierenden Ausführungen. Und ich glaube, was wichtig war für die zukünftige Forschungsperspektiven, dass Sie alles das, was in der gegenwärtigen Diskussion mit dem Geschlechterverhältnis zusammenhängt und thematisiert wird, in einen größeren gesellschaftstheoretischen Kontext wiedergestellt haben. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Vielleicht gibt es noch Wortmeldungswünsche für den dritten Teil der Ausführungen von Frau Becker-Schmidt? Sonst denke ich, dass wir die Sache abschließen können. Wir sehen uns dann um 14 Uhr zu der nächsten Gruppe wieder. Vielen Dank.